dem. Da ist das Mikrofon. Sehr gerne. Wir sind, ja. Man sieht, alles ist schon ein bisschen amateurhaft. Ja, wir sind in der Hand halten. Bisschen nervös halten. Natürlich ja, cool, weil wir sonst eigentlich vor Skype immer aufnehmen. Wir können auch so aufspringen mal zwischendurch, wenn ich mich anschuldige. Ja, so. Ja, für das ein Solo, dann können wir dann auch aufspringen. Ja. Nee, da ist dann in Ordnung. Hast du dir wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt, ne? Die große, weite BTF, die Produktionshimmel, aber... Wir sind ja nur so das kleine Krebsgeschwür, so das nicht tödliche Krebsgeschwür. Das ungewollte, die ungewollten Kinder, die irgendwie ein Podcast-Projekt nebenbei am Laufen haben. Ja, genau. Aber das Schulprojekt. Laufen wir schon? Wir laufen schon. Wir laufen so nebenbei ein bisschen. Ja, also echt einfach. Ihr Schweine, ihr habt das gesagt. Ja, das ist so ein, alter Podcaster-Trick, dass man erst so ein ganz authentisches, natürliches Gespräch vorne wegführt. Das Free-Gespräch, das habe ich aber jetzt kaputt gemacht. Ich habe ausführlich drauf angedrückt, das ist ein Trick war von dir, Respekt, aber ich habe einfach nur aus Versehen nicht draufgekommen. Damit man sieht, dass der Gast auch irgendwie ein ganz natürlicher, normaler Mensch ist und nicht dann irgendwie, sobald die Mikrofone angehen, dann anfängt zu performen. Aber ich habe schon automatisch angefangen zu lächeln. Ja, das ist so das Show-Lächeln, was man so festgetackert hat. Die Webcam macht alle 15 Minuten ein Foto, ne? Also von daher, ich glaube, in 3 Minuten ist es wieder soweit. Wir haben die Technik, schauspielerisch so gut, dass ich da auch hingeguckt habe jetzt. Es geht mir jedes Mal wieder aufs Neue. Ich suche sie immer noch. Die Technik ist so ein bisschen zurückgeblieben hier. Von daher alles in Ordnung. Hast du mal einen Podcast gehört von uns? Ich habe den tatsächlich fast komplett, ist es gerade in eine E-Mail reingekommen? Ja, das ist unser Ding, das sind die Geräusche nebenbei. Warnung zu loopen, was ist das? Das ist so viel Spam-Scheiße, ne, was bei dir mal kommt. Also vorneweg diesen Energy Drink, auch wenn der... Boost your Gags. Also von der Design, vom Design sieht es also wirklich sehr... Es ist gefährlich aus. Das spielen die so ein bisschen. Es sieht nicht besonders dynamisch. Die wollen so eine Erfahrung daraus machen, glaube ich, so ein ganz Erlebnis. Es ist so ein bisschen osteuropäisch. Ja, sehr. Was man beim Norma für 19 Cent kennt. Norma? Gibt es Norma noch? Es ist Norma. Norma. Und wie hieß das mit den kleinen Preisen früher? Plus? Plus die kleinen Preise. Ich hatte sogar ein Kuscheltier, so eine 1 oder 90 so cool. Hatte ich als Kuscheltier. Weil die hatten so eine Kampagne, wo die Preise so dann cool irgendwo runterstürzen oder so. Ja. So wie Lemminge sich irgendwie in die Grube werfen, die Preise stürzen Die Preise stürzen ab. Also ich glaube, die war von Stefan, die Kampagne. Ja, genau. Weiß ich nicht, noch bei Plus. Ja, ich habe einen Podcast von euch gehört, um auf die Frage zurückzukommen. Und zwar den letzten, weil ich angetweetet wurde mit dem... At Luke Mockridge wurde ich angetweetet. Echt? Weil irgendjemand, ich glaube, du warst das, Stefan, ein Bekenntnis zu mir gemacht hast oder so. Ach so, ich wurde interviewt. Ist mir zum ersten Mal passiert. Ach, ich dachte, das war dieser Podcast. Nee, das war du hast einen falschen Podcast gehört. Ja, dann habe ich euch tatsächlich noch gar nicht gehört. Das ist gut, das ist sehr gut. Sehr gut. Hey, cool. Macht sich ein Gast die Mühe, unseren Podcast zu hören. Das ist der falsche. Du bist fast so gut vorbereitet wie wir. Das ist natürlich sehr peinlich. Wir haben auch noch nie einen Podcast von uns gehört. Ich weiß nicht, wir sind ungefähr auf einem. Aber dann seid ihr nicht das Podcast-UFO, dann war es. Doch, das sind wir. Nein, wir sind gestern diese Geister. Was habe ich denn dann gehört? Radio Nukular wahrscheinlich. Nee, du hast irgendwie Studentenradio gehört, wo ich interviewt wurde. Letztes, ja. 94. Du hast vielleicht telefoniert mit Joyce oder so. Vielleicht hast du einfach verwechselt mit dem Podcast. Das machen wir nie. Wir skypen nur nackt. Wir werden gerade angeguckt von gegenüber. Also da hat ist dir das gerade angenehm? Das ist sehr interessant. Aber das bist du ja mittlerweile gewohnt wahrscheinlich, oder? Dass einfach überall, wenn du in jedem Raum, wo du bist, einfach an der anderen Seite, an der Straßenseite, die Ferngläser gespitzt werden, sowas in der Richtung. Es ist alles so ein bisschen so Hinterhof-Flair hier, ne? Aber ich find's cool. Es ist ja Ehrenfeld. Ehrenfeld ist ja so ein bisschen der Berliner Stadtteil von Köln. Also Köln ist ja sehr provinziell noch und sehr... Ja, genau. Und Ehrenfeld ist so versucht, Prenzlberg, Mitte und Kreuzberg so und ein bisschen, Neukölln. Aber es schafft es nicht. Ehrenfeld ganz. Ist Neukölln. Aber das ist doch ein schöner Satz, oder? Verstehe. Wir sind sehr langsam, es tut mir leid. Ja, sehr gut. Nicht schlecht, gut. Nicht schlecht, du. Ja, hey. Du, ich stehe noch im Booster, damit meine Gags aufkommen. Boost your Jokes. Ich habe den Podcast mit Maxi Gestettenbauer tatsächlich ein bisschen reingehört. Yeah. Oh, okay. Ja. Das ist so ein bisschen, wir wollen da ganz ehrlich sein. Ne? Wir sind ein ehrlicher, transparenter Podcast, wir sind offen. Das war so ein bisschen unser Rock Bottom in einer gewissen Weise. Weil wir tun uns tatsächlich immer sehr schwer mit Gästen. Der Stefan und ich, wir sind gute Freunde, wir kennen uns aus dem Kindergarten. Ja, ihr habt so einen eigenen Band. Es ist so ein bisschen Insider-mäßig. Ne? Wir kennen so die ganzen Insider. Wir hatten 3 Gäste bislang. Der erste war Oli P., der ein Fan von dem Podcast ist. Das heißt, der wusste ungefähr, worauf er sich einlässt. Aber wenn er der erste Gast war, dann war er Fan von einem Podcast, den es bis dato noch gab. Das ist Oli P. Daran musst du seiner Zeit voraus. Daran musst du dich gewöhnen mit Oli P. Einfach, du hast ständig solche What-Momente bei Oli P. Wow, wie ist ein Raumzeitkontinuum in seinem Bauch und fährt mit den Flugzeugen da durch. Oli P. hat auch erzählt, dass wenn ein Hund einen anderen Hund tötet, das erste, was er isst, ist dessen Mageninhalt. der isst das, was der Beutehund gefressen hat. Hat er das in unserer Folge erzählt? Das hat er in unserer Folge. Da habe ich es nie gehört. Der ist ja auch ein Hundeprofi, ne? Er liebt Hunde. Ich glaube, es ist auch sogar Liebe dein Hund. Das ist, glaube ich, ein Buch, was er jetzt rausgebracht hat. Der hat tatsächlich das geschafft, was sie wenigstens... Genau, ist ein Saarland-Buch, glaube ich. Kommt sehr gut an. Oh. Yeah. Da hast du aber heute nochmal in Jans Ordner geguckt. Du, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, alles ist möglich heute. Aber der hat tatsächlich diesen Schritt geschafft, den nur wenige 90er-Stars schaffen. Einfach von den 90er-Stars, von den Charts, dann ins Podcast-UFO. Ins Podcast-UFO. In das Hunde-Business dann letztendlich. Nee, und deswegen, aber Max, wie hast du es denn gesehen? Also als jemand, der gar nichts von uns jemals gehört hat, wie war das für dich? Was? Es war ein bisschen, also ich mag ja Maxi, aber Maxi ist auch ein sehr, also ein fantastischer Comedian, aber auch ein sehr eigener Kopf. Mhm. Und ja. Nicht der nahbarste Mensch, aber das ist bei vielen Comedians ist das natürlich der Fall. Dass bei dir auch so? Sehr gut, investigative Frage. Bist du nahbar? Das ist auch so ein Podcast-Ding, dass man wenn eine Behauptung aufgestellt wird, direkt des Gastes, nachfragen. Man das als Frage zurückstellt. Genau, direkt auf den Gast beziehen. Das schön, ist ja schön. Ob ich nahbar bin, kann man selber, glaube ich, gar nicht beantworten. Das müssen aber andere über einen sagen. Ja, wir haben uns ja kennengelernt in der Aftershow-Party von den Video Days. Ja. Und da, das war auch eine große Überwindung, dich anzusprechen. Da war ich sehr nahbar. Da warst du sehr nahbar. Ja, vor allem, du hast. Ich liebe dich einfach. Du standest direkt vorm Toilettenhäuschen und hast da so ein bisschen den Eingang versperrt, was ich einen ganz coolen Move fand. Ja. Irgendwie, das war einfach so geil. Du merkst, es gibt so verschiedene Hotspots an Partys. Weißt du, die einen sind am DJ-Pult, die anderen sind so bei der Küche. In der Küche ist immer die politische Diskussion. In der Küche wird immer über Politik geredet. Warum? Und auch so die Kennst du noch Diskussion. Kennst du noch die Turtles? Oder kennst du doch Salemund? Das ist immer in der Küche. Ich habe meine komplette Karriere drauf aufgebaut, auf diesen Moment. Damn it. Kennst du noch die Glücksbärchen? Cool, oder? Ich sag mal, wir hätten dich, als du an die Einfahrt reingekommen bist, fast nicht erkannt, weil du ein T-Shirt anhattest. Deswegen, das war der zweite Gag, den ich mir vorbereitet habe. Wie laufe ich denn sonst rum? Weil du oft nackt bist. Das ist tatsächlich... Kinder, Leute, kommen Sie gar nicht zurück. Ich habe einen einzigen Gag über dich. Ich beobachte ganz gespannt. Das ist sehr, ja, das stimmt. Ich bin sehr oft in vielen Sendungen nackt. Warum? ZDF sag ich schon, das Sat.1 will von dir, dass du nackt bist. Will ja. Arte das von dir. Wen hat Sat.1 denn noch unter Vertrag? Schwarz-Rot-Pink. Ah. Ja. Mhm. Also, ich habe den nackten Vertrag. Ich habe den gleichen Vertrag wie Taylor Lautner bei Twilight. Ja. Weniger ja. Geld dafür. Scheiß auf Dialog. Wenn der Dialog kabelt, einfach Shirt nackt vom Leib reißen. Ich glaube, das ist meine exhibitionistische Ader. Die, ich glaube, jeder Comedian oder jede Person des öffentlichen Lebens auch ein bisschen hat, dass man sich nackt gerne zeigt und einfach ins Rampenlicht geht, ohne irgendwas. Und ich glaube, das ist einfach das, was in mir drin steckt, nach außen getragen. Also wirklich exhibitionistisch. Aber auf den Videodays, um darauf zurückzukommen, hattest du was an? Habe ich gesehen, das Video gesehen. Es gibt ein Video, was wir euch niemals zeigen werden. Was mega absurd ist. Also. Es ist sehr peinlich, ist, mir, oder? Es ist extrem peinlich. Es ist sehr peinlich. Na, aber weil, sind, vor allem, es ist eine total unangenehme Veranstaltung, weil im Hintergrund auch immer so Phil Laud oder irgendwie von Waititi plötzlich irgendwie so rumkommen und irgendwie die Lochis waren da. Das ist alles die Kamera geil. Das war eine ganz schlechte Folge Promi-Dinner. War das. Aber es ist tatsächlich, es ist ja schön, sich manchmal in so ganz schwachen Momenten zu sehen. Ne? Das ist so wie, wenn du dich selber dabei anschauen könntest, wie du versuchst, eine Frau anzusprechen. Und diese 12 Tanzschritte, bevor du es machst, so die anzusehen, geil. Das ist nochmal so ein ganzer Schwachpunkt. Genau diese Tanzschritte hatte ich von mir auf Band, als ich dich versucht habe anzusprechen. Als also ich für uns neben beide peinlich. Es ist für uns beide peinlich. Absolut. Es ist für jeden ein Video peinlich. Für jeden Anwesenden peinlich. Nur für Laune kommt gut weg. Laune kommt mega gut weg. Oscar Ralf kommt der weg. Auch mega besoffen. Aber es ist eine unangenehme Veranstaltung einfach, weil jeder anscheinend kamerageil ist. Also weil jeder... Bei einem YouTube-Event. Die sehen die Kamera und alle laufen dahin. Ja, das ist so ein... Aber es war tatsächlich, meine Strategie war, ich habe mich neben dich gestellt, neben deine coole Crew von coolen Jungs und alles klar, die Lochis und Phil deine Posse, wo du dich cool unterhalten hast. Und ich habe mich einfach daneben gestellt. Und meine Strategie war einfach, ich warte so lange, bis ich angesprochen werde. Nein, du hast mitgelacht. Ich habe mich ins Gespräch reingelacht. Schlimm, ja. Und ich habe auf deinen Narzissmus ein bisschen gehofft, dass wenn du siehst, okay, da lacht jemand, den hole ich rein, so der ist gut, den brauche ich in meinem Leben. Habe ich das gemacht? Du hast es gemacht, ja. Ich bin tatsächlich aber auch jemand, ich hasse Partys, also deswegen besaufe ich mich auf Partys, weil ich habe totale Sozialprobleme. Also ich kann das nicht. Kennt ihr das, wenn du auf einer Party bist und einer kommt nicht ins Gespräch rein oder nur zwei unterhalten sich, der dritte steht da nur und geht dann irgendwann weg, ohne was zu sagen. Es ist so unangenehm. Oh, das ist so awkward. Versucht ein Gespräch anzufangen, aber die anderen sprechen anders weiter. Ja, Und er hört auf und hört dann einfach auf und spricht es nie wieder an. So. Und einer guckt ihn an Und merkt, und ich habe das gesehen. Entscheidet sich dann doch wieder, aus Altpapier zurückzuschwenken. So. Boah, das ist nein, so. Einfach ganz klar nein. Und das ist jetzt gerade so hier passiert, weil du wolltest gerade tun. Ich kann aber nicht gehen, weil der Raum ist ein zuer Raum. Wir sind in einem Gefangenenraum, er muss früher oder später gehört werden. Also er hat es da relativ einfach. Awkward moments. Wir haben hier so ein paar Laugen. Es ist tatsächlich schön, weil es gibt Menschen, die sind da wahnsinnig aufmerksam dafür. So, und ich meine, also gerade Gattung Comedian ist dafür prädestiniert, dass dir solche Dinge auffallen, weil das ist dein Job. Aber von dir denkt man das nicht. Dass du sowas hast. Kann ich mir vorstellen, dass ich wahrscheinlich auch wirke wie jemand, der manchmal vielleicht ein bisschen über den Dingen und hey, cool, und ich bin Medien und so. Aber tatsächlich bin ich ein total, ich habe 5 Brüder, ich bin sehr katholisch erzogen worden, also ich bin eigentlich... Aber das ist ja oft so, dass man aus so einem Defizit heraus, vielleicht auch so Sozialdefizit heraus, irgendwie auch so eine Rampensau-Attitüde entwickelt. Genau, so, das ist so ein Jetzt-oder-Nie-Moment. Cool, wir haben dich jetzt schon durchschaut. Wir haben in Minute 10 haben wir das Rätsel Luke Mockridge gelöst. Ja, ja, aber man lernt ja durch Außenseiterrollen auch einfach gewisse Dinge vorzutäuschen, eine Maske aufzusetzen und kann das dann natürlich auch in künstlerischen Rahmen umsetzen. Und schön. Man muss natürlich wesentlich aufmerksamer sein. Ne? Wenn du der Underdog bist, musst du genau gucken, was machen die Leute, wie kriegen sie Lacher, wie funktionieren sie in der Gruppendynamik und kannst es dann so ein bisschen aufgreifen, ohne dass es jemals deine eigene Natur wird, aber du hast es zumindest verstanden. Und dafür kommt natürlich dann auch wie ein bisschen dieser analytische Blick, den der Comedian braucht, um zu analysieren, haha, kennt ihr das, wenn jemand nicht in den Kreis der Gruppe reinkommt. Und dann, wenn jemand die Gummibärenbanne singen kann zum Beispiel. Die Gummibärchen, ja, genau. Aber sag ich mal, dieses studentische, ich sehe dich immer so als bisschen diesen Archetyp Studenten irgendwie. So auch in deinem Stand-Up-Programm kommen Dinge irgendwie oft vor, so die Hausparty, dann Gras nehmen, wer besorgt Gras, mit Freunden unterwegs sein irgendwie. One-Night-Stands. Genau, One-Night-Stands, so dieses, ja, du nimmst die Frau mit nach Hause, dann ziehst du in deine Kleidung an, so die Luke Mockridge Klassiker. Gibt's das schon, ja. Classics. Bestellen Sie jetzt auf 72 CDs die Luke Mockridge Klassiker. Genau, ja, live präsentiert. Und du machst ja auch viel irgendwie an Unis und so und Hörsaal-Comedy und so, der ganze Kram. Also das ist ja schon so ein bisschen in der Comfort-Zone, so dieses soziale, studentische irgendwie, also ich mache hauptsächlich Tiergags auf Twitter, das ist meine Comfort-Zone. Ja, auch, da gibt es auch einen Markt für. Ja, absolut. Erstaunlicherweise, 15.000 Follower, weiß ich nicht. Viel zu viel. Von denen 9.000 gekauft sind, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Die mir meine Mutter zum Geburtstag geschenkt hat, weil sie sagt, ja, hast du mal ein paar Freunde, mein Junge. So von wegen, ist tatsächlich wahr. Was meine Humorfarbe ist, und das hat mir tatsächlich jemand mal gesagt, also ich glaube, ich habe das immer instinktiv gemacht, ich liebe es, ein Wir-Gefühl zu etablieren, also auf der Bühne alle zu umarmen. Also ihr habt mich wahrscheinlich noch nie auf der Bühne gesehen. Nee, noch nicht. Ich war bei Nightwatch mal, ja. Ach cool. Guck mal an. Wo ich moderiert habe oder wo ich auf der Bühne... Ja, hast du moderiert. Okay. Und ich versuche einfach immer jeden zu umarmen. Also ich gründe auch spontan Bands, wenn ich auf Solotour bin und setze mich ans Klavier und singe mit allen irgendwelche 90s-Hits und versuche irgendwie... alle zu erreichen und das ist geht natürlich immer über diesen Wiedererkennungswert. Kennt ihr doch das? Ah, haben wir das zusammen erlebt? Und am Ende ist so eine geile Stimmung, weil das so familiär ist. Und es gibt natürlich auch andere Comedians, die wie, wo Maxi Gstettenbauer auch einer ist zum Beispiel, den man so beobachten darf, wie durch so ein Schlüsselloch darf man so gucken, was der so macht. Und so gibt es verschiedene Humorfarben und meine ist einfach darauf, alle mitzunehmen auf eine tolle, bunte Reise. Kann man natürlich und auch, gibt natürlich auch Leute, die einem das dann vorwerfen, dass das eine Berechnung wäre und dass es natürlich einfach ist, indem man so ein Wir-Gefühl ausstrahlt, alle ins Boot zu holen, wenn man halt die Gummibärchenbanner mitsingt und alle lachen, dann kann man halt sagen, gut, es ist einfach, aber einer muss es ja machen. Einer muss ja die Idee gehabt haben. Ja. Das ist korrekt. Klar. Und ich finde, ich liebe ja, und da seid ihr natürlich auch mit eurer Arbeit auch immer sehr, ich bin immer sehr, versuche immer sehr am Zeitgeist zu sein. Also gerade wenn ich Auftritte bei TV Total habe, gucke ich mir die Sendung vorher an, bin auf Twitter unterwegs und suche so, was sind so gerade die Themen? Ich habe dann spontan irgendwie letztes Mal bei TV Total noch Hans Entertainment eingebaut. Einfach so in den Stand-Up eingebaut, weil die Nationalspieler 20 Minuten vorher den auf Facebook mit Amanako, So True. Ja. Und da dachte ich, okay, der ist jetzt gerade im Thema drin, die Sendung wird abends ausgestrahlt, dann ziehe ich mir das auch noch an und spiele quasi diesen Zeitgeistball über den Schirm zurück. Und, aber ist TV Total, wo du gerade da bist, nicht unfassbar unangenehm als Comedian? Also wenn man jetzt nicht vielleicht ein Standing hat wie du, aber so andere Leute, ich habe das Gefühl, die da versagen so viele Leute. Weil die einfach rauskommen krass. Und wie ich eben sagte, die machen einfach nur ihren Text. Die kommen, also Stefan Raab ist der unvorbereitetste Mensch der Welt. Ja. Der kommt raus, ja, was haben wir jetzt? Ja, jetzt kommt, mal gucken. Und dann kommt ein Comedian, der 5 perfekt auswendig gelernte Minuten hat. Ja. Also das Gefälle ist so, ja, genau. Das passt so gar nicht in den Rahmen der Sendung rein, wenn jemand so, und deswegen versuche ich immer spontan Sachen einzubauen, das Publikum anzusprechen. Hans Entertainment irgendwie noch einzubauen, also immer so, da sitzen ja auch nur junge Assis und die brauchen halt ihre Themen, deswegen, wenn ich da bin, ficken vor zu Feuerstein und feuerfrei. Und alle rasten aus. Und alle rasten aus. Ja, aber das kann man natürlich auch irgendwo kritisch sehen. Ne? Es ist ja irgendwie dann, wie gesagt, recht einfach. So, es ist ja oft der einfache Weg, wenn man mit jemandem connecten will, irgendwie auf Dinge sich zu beziehen, die er auf jeden Fall kennt. Ne? Man sagt ja so, remembering is the lowest form of conversation. So ein bisschen, da macht man auf jeden Fall Punkte. Der denkt sich das immer aus. Das hat noch nie jemand vorher gesagt. In Sopranos kommt das Wort nochmal. Aber es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen wie auf einer Party Wonderwall spielen. Ne? Mache ich das, übrigens das im Solo-Programm. Ja, wirklich. Aber weißt du, okay. Aber weißt du, muss, ganz kurz. Also das, herzlich willkommen im Spiel Ausgedacht oder in Luke Mercury's Solo-Programm. Aber da sieht man so ein bisschen das Gefälle, ne? Weil du bist dann, wenn du Wonderwall auf der Party spielst, der coole Typ, der überall ankommt, ja. Und wir sind die Nerds in der Ecke, die keine Frau abkriegen. Und dann ist natürlich auch aus dem Punkt so ein bisschen so, ja, es ist der einzige Wichser. So, ja. der Wichser, der hat einfach, und wir haben die ganz feinen, säuberlichen Meta-Ironie-Humor-Gags, die wirklich nur die oberen 10% verstehen, ja. Und auf die wir uns dann später einen runterholen oder eben nicht. Aber kannst du das irgendwie nachvollziehen, diese Kritik, dass man irgendwie so ein bisschen sagt, ja, irgendwie populistisch, irgendwie spielt auf den kleinsten gemeinsamen Nenner an irgendwie so, oder ist es für dich egal? Also immer wenn du es selber gerne machst und auch... Tatsächlich wurde mir das mal vorgeworfen, ich hatte mal, bevor Luke die Woche und ich anfing, hatte ich einen Redakteur von der Zeit, der gerne ein Porträt mit mir machen wollte. Also wollte ein Porträt über mich machen. Ja, mal, ja. Die Zeit, Hammer, machen wir auf jeden Fall. Ist doch cool. Porträt malen. Und wir haben uns 2 Stunden getroffen, wir haben gequatscht. Und dann fing er schon, das war auch schon so ein Nerd. Ne? Der ja, kam das sind so, die typischen Zeittypen. Genau. Die wollen ja die Meter, die wollen nicht dann durchschauen. Die totaler Nerd. Zeittypen. Sorry, kann ich hier ganz mal deinen Blatt mal ganz kurz scrollen. Wie Stefan Titze, 19 Jahre alt, Azubi bei der BTF, gerade gesagt hat, ja, das sind wieder die typischen Zeittypen. Du hast doch in deinem Leben noch nie Zeittypen. Wir lungern manchmal Zeittypen rum. Wir lungern manchmal so eine gewisse Menschenart rum. Und man fragt sich, ist Zeit... Oder was auch immer. Und es ist meistens Zeit. Ja, du hast keine Ahnung von Medienbusiness. Ich wollte auch mal diesen Arm. Ich war gerade in einer Story, genau. Und er war Zeitredakteur, es war aber für RP Online. Also es war für die Rheinische Post. Okay. Und der kam und wir haben uns total nett unterhalten. Und dann fing er schon an, so, ja, und du wirkst, also viele Comedians fangen ja an über ihre Schwächen. Und du bist so ein Typ, der hat keine Schwächen. Und früher in der Schule hätte ich dich nicht gemocht. Und worüber erzählst du denn? Und warum erzählst du nicht über die großen Themen? Sehr da so Mundschuh, der traut sich was und du nicht. Und ich sag so, ja, ich bin 26 Jahre alt, ich bin gerade aus dem Studium fertig. Mein Leben besteht aus Party, Saufen und tatsächlich diesen Spagat von der Kindheit ins Erwachsenwerden jetzt irgendwie damit klarzukommen. Ich würde mich total verheben, wenn ich jetzt mit den großen Themen anfangen würde. Deswegen würde ich sagen, ich bediene nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern... Ich bin einfach nur authentisch. Also ich rede das darüber, was mir wichtig ist und versuche nur das wiederzugeben, was mich wirklich tangiert. Und dann kam ein Riesenartikel kurz vor Veröffentlichung, Luke Mockridge, muss der überhaupt sein? Fragezeichen. Oh. Und aber eine gute Riesenkritik. sollte sich jeder auch selbst mal stellen. Muss das überhaupt sein? Das hilft einem auch total, abzuliefern, dann rauszugehen auf die Bühne und abzuliefern. Das hilft einem total dann sowas. Und ich fand das tatsächlich, und ich habe noch seine fucking Bionade bezahlt, im Café Elefant im Agnesviertel. Und war... Das passt so gut ins Bild des Zeitjournalisten einfach, dass er eine Bionade trägt. Ja, jetzt aber ganz kurz, du weißt jetzt, wie ein Zeitjournalist... Ja, klar. Okay. Ich kann ihn euch gleich auf Facebook zeigen. Ja, hey, Cybermobbing! Sebastian Dalkowski heißt der, könnt ihr gerne mal Facebook... Okay, er ist aber auf deiner Liste, aber ganz oben. Ja, weil ich meine, mich einladen oder ein Porträt machen... Aber der Mann ist Journalist, das ist seine Aufgabe, der muss auch mal Kritik üben. Ja, aber Porträt ist ja immer positiv. Wenn ich aus meiner... wertvollen freien Zeit sage, komm, ich treffe mich mit dir, lass uns was essen gehen und ich rede darüber und mir dann so eins reinsauen und dann postet er noch auf Facebook nach der ersten Sendung, wer für die dritte Aufzeichnung Karten hat, sollte sich lieber was anderes vornehmen, denn die wird eh bald abgesetzt. Und dann gesagt, ey, Alter. Oh, okay. Und ich habe dann tatsächlich diesen Typen gefacebookt und habe seinen Namen und habe den an sämtliche Managementfirmen im Comedy-Bereich und im Entertainment-Moderationsbereich weitergeleitet und habe gesagt, so, wenn der ein Porträt machen möchte, Obacht, der haut euch in die Pfanne. Okay. Ja, krass. Aber was mir aufgefallen ist an dir, ist, dass du, und das, damit stichst du so ein bisschen raus irgendwie, ist, dass du nicht ironisch bist. Also ich finde, man hat ja gerade so bei den Entertainment Deutschland irgendwie Jan Böhmermann, irgendwie Klaas, irgendwie so Halligalli, das ist alles, also die Leuchtfeuer ist alles so sehr ironisch, ne? Also Metaebene, ironisch. Und bei dir halt überhaupt nicht. Also du hast zum Beispiel bei Lukes Woche hast du die Luke-Box, wo du einfach irgendwie einfach ein Lied performst und nicht immer ganz schnell umziehst und verschiedene Lieder vorst, wo ich jetzt davor saß und erstmal dachte so, okay, was soll das? So, was ist da der zweite Gedanke, der Schritt dahinter? So, der Text wurde nicht geändert, er performt es einfach nur. Ja. Aber das ist also so ein Ding, was mir dann direkt auffällt, okay, er ist nicht ironisch. So, er macht es einfach, so ohne da irgendwie ironisch zu sein. Das, glaube ich, sticht so ein bisschen raus. dass du da irgendwie was Besonderes bist, weil du nicht ironisch bist. Ist es bewusst so oder kannst du es nicht oder wie oder willst du es nicht oder wie? Ja, also ja, es ist, hab ich, tatsächlich mache ich viel Instinkt. Also ich gehe nicht mit Kalkül irgendwie an eine Sache ran. Ich bemerke natürlich auch, dass Leute wie Jan Böhmermann, Klaas und Joko sehr ironisch und ich würde fast sogar sagen zynisch sind, was vom Feuilleton geliebt wird. Aber die große Masse, und da wären wir wieder beim kleinsten gemeinsamen Nenner, kann das, glaube ich, gar nicht genau abstrahieren. Also ich habe meinen Vater mal gefragt, ob er mal Böhmermann oder Klaas gesehen hat und Klaas und Joko, der Joko macht ja auch mit. Und manchmal, ja. Und der sagt, ja, aber das überfordert ihn. Also er sagt, mein Vater ist auch eine Entertainment Instanz in Deutschland, viele Comedians hervorgebracht, aber das ist so, läuft auf so vielen Ebenen läuft das ab und du weißt gar nicht, ist das jetzt ein Insider-Gag von vorher und da musst du aber 3 Wochen vorher und da musst du aber das Buch gelesen haben, um mit dem Film vergleichen zu können, um diese Pointe zu verstehen. Also ich glaube, das überfordert den Deutschen tatsächlich. Wer mein Solo-Programm guckt, also ich spiele, wenn ich I'm Lucky I'm Luke spiele, 2,5 Stunden und da ist auch viel Ironie und auch eine zweite Ebene und auch mal Gags mit einer Meta-Ebene dabei, aber ich glaube, ich habe einfach Spaß an dem, was ich mache. Denk da nicht großartig drüber nach. Also es ist sehr Instinkt und wenig Kalkül. Und da sind wir ja bei Masse. Ne? Ich habe gelesen, dein Soloprogramm jetzt im Februar in der Lanxess Arena. Ne? Also ja. Riesending. So. Ja. Das ist ja schon krass. Also wo willst du hin? Mario Barth? Stadion füllen? Ist das nee, so dein Ding? Oder also, ne? Also weißt du, wir sind auch so ein bisschen in der Zwickmühle, weil wir halt irgendwie mit diesem Ganzen an die Masse appellieren und so. Da kommen halt bei uns irgendwie so Mario Barth irgendwie und so diese ganzen, die wir jetzt nicht so ganz cool finden so. Und da... Man aber auch nicht weiß, warum. Also ich denke mir auch ganz oft, so die deutsche Comedy-Szene ist vielleicht nicht so geil, wie man sich das vorstellt. Man guckt oft so nach Amerika, klar, denkt sich so... Louis C.K. Klar, jeder Mann, vor allem jeder, der sich mit Comedy hier beschäftigt und jetzt auch von dir, kommen halt Louis C.K. und diese ganzen großen Namen. Ja. Aber man fragt sich irgendwie, warum? Also was ist groß anders? Aber kennt ihr Dane Cook beispielsweise? Nee. Den finde ich zum Beispiel sensationell. Mhm. Das ist auch jemand, dem ich so ein bisschen meine Karriere auch anmodelliere, weil das auch so ein bisschen so eine Art Comedy-Popstar ist. Ja. Und ich war, muss ich ehrlich sagen, sehr überrascht, dass ihr mich angefragt habt, weil ich immer fest davon überzeugt bin, dass gerade die zynischen Metaebenen Comedians mich angucken und das wahrscheinlich komplett scheiße finden, was ich mache. Aber gerade deswegen laden wir dich ein. Ich habe dir ja auch geschrieben, ich habe gesagt, ist das ein Plot? Ist das ein Prank? Ja. Also bei Jan Böhmermann weiß man ja sehr lustig nie. Wir fanden das sehr lustig, der schlechteste Prank der Welt. Entweder das oder das ist kein Prank. Wir haben es gar nicht aufgenommen. Machen wir zufällig einen Prank, wir wissen es nicht. Nee, aber wir fanden es auch so, du hast ja geschrieben, dass du glaubst, dass ein Jan Böhmermann dich nicht mag. Und du das schade findest, hast du auch mal gesagt. Das habe ich euch gesagt, oder? Ja, glaub schon. Habe ich das in dem Video gesagt? War das in diesem Video? Ich glaube, in dem Video war das. Irgendwo hast du es, glaube ich, gesagt. Ja. Was ganz interessant ist, also wir haben uns gefragt, woher das kommt. Also, das ja, aber genau aus dem Grund, dass Jan Böhmermann ein verkapptes, intellektuelles Genie zu scheinen ist, um den Satz grammatikalisch falsch zu Ende zu bringen. aber dann auf Leute wie mich guckt und sagt, ja, das ist doch eh so ein Justin Bieber. Ich habe... auch mal, kennt ihr die Anstalt? Was ich sensationell finde. Also das ist ja wirklich mit dem Filetmesser der Satire geht es da komplett durch alle Medien und zeitgeistrelevanten Themen. Und ich würde da so gern hin. Und mein Kumpel Abdelkarim und Kirbekus, die sind alle immer da. Und habe auch mal gesagt, ich würde da gerne hin, aber die werden mich nie einladen, weil ich für die wahrscheinlich nur in dieser Justin Bieber Comedy-Schublade drin bin mit Käppi schief und... Man hat das Gefühl, aber die Anstalt zum Beispiel ist, glaube ich, so sehr moralisch und so. Das gefällt mir immer nicht so daran. Es ist so, glaube ich, sehr deutsch. Es ist so dieses aus der Not heraus. Ja, es ist so kabarethafte, dieses aus der Not, aus dem Politischen heraus, so ein Comedy zu entwickeln. Wo ich immer das Gefühl habe, die Amerikaner, die nehmen das alles ein bisschen lockerer. Für die ist einfach Stand-Up eine fucking Kunstform. So, die machen halt ihr Ding und denen ist egal. Erstmal ist es egal. Alles. Ja, in Amerika ist Stand-Up sehr. Also da gibt es keine Lichtshow, da gibt es kein Intro, da gibt es kein... Und ich bin halt sehr puristisch, sehr künstlerisch. Sehr puristisch, kleine Bühne, alkoholisiertes Publikum, auch nur eine Stunde am Stück, keine Pause, damit die Gastro auch nichts verdient. Also ich bin da mehr entertainig. Also ich würde mich auch wahrscheinlich gar nicht als Stand-Up-Comedian sehen, weil Stand-Up-Comedians sind für mich moderne Philosophen, die irgendwie die Realität auf lustige Art und Weise abbilden. Und ich sehe mich, glaube ich, mehr als einfach Entertainer, der sich ans Klavier setzt, der eine Gitarre rausholt, der schlagfertig im Interview ist, der dann auch mal eine Stand-Up-Comedy-Nummer schreiben kann, der moderieren kann. Also ich lieber so ein bisschen auf allen Hochzeiten tanzen. Aber gibst dann dafür die Anstalt auf, sozusagen? Tatsächlich, ja. Verkaufe meine Seele an Sat.1 und kann dafür nie wieder für 300 Euro bei der Anstalt. Aber war sie denn was wert? Die Seele? Ja. Das wird sich, das ja, du bist halt mit, die mit, Zeit. Mit dem Lamborghini angekommen vom Studio. Ja, muss man sagen. Mit meinem Lamborghini Auris. Das ist eigentlich schon krass. Ja. Naja. Nee, aber also stört dich das wirklich, dass du da nicht ankommst? Weil ich meine, also du scheinst ja auch viel dafür zu tun, dass du da nicht ankommst. Ne? Also wenn ich mir überlege, so du würdest da gerne mitspielen, irgendwie wärst du da gerne dabei. Das ist ein gutes Wort. Ich würde gerne mitspielen in den Häuferumlauf, Klaas, Jan, Kebekus, hast Anstalt. Aber nicht so viel Bock, da viel dafür zu tun. Oder auf die Kinder. Du hast ja eben gesagt, du machst selber so. Das gerne, was du machst. Ja, aber das verstehe ich nicht. Warum willst du einerseits da mitmachen, machst aber auf der anderen Seite KitKat-Werbung? So, das ist apropos, ja ein offensichtlicher Widerspruch. Wir können es gerne mal testen, wofür du Werbung machst. Wir haben sehr viel KitKat gekauft. Ja, wir haben KitKat gekauft, damit du keine gekauft. Probleme kriegst mit Werbung. Oder damit, ich wohl, damit ich mich wohl fühle. Falls du eins es gibt einen, man muss die richtig aufmachen. Ne? Oh, jetzt, du bist ja der KitKat. Ja, also man reißt den hier auf. Ja. Also an der oberen Ecke und reißt dann entlang. Zieht das unten runter. Ach, geil. Bricht den ersten ab, nimmt den ersten mit der rechten Hand raus und bricht sie dann in der Mitte und tut den rechten zuerst in den Mund. Also das musste ich in der Werbung. Er bricht den Riegel nochmal in der Mitte und ist dann von der Mitte aus nach mit außen. Der raus. Ich habe jetzt geil. Ein kleines Loch in der Ecke. So ist aber ein KitKat. Ja, ja, Gott, Werbung ist natürlich so ein Ding, wo man sagt. Nimmt man mit. Macht man. Also ich. Wie macht ja jeder Werbung? Natürlich, dass Nestle Wasserreservoire in der dritten Welt aufkauft und jetzt überall zugeballert wird, das war mir so auch nicht bewusst. Ich habe meiner Agentur gesagt: Check das mal. Ist Nestle ein Verein, wo man. Ich glaube, wer sucht, der findet. Ruf doch mal an. Nein, sie nicht. Haben die gesprochen, die haben gesagt, nee. Also, no. Alles Quatsch. Nein, klar. Klar, also ich dachte, KitKat ist. KitKat war für mich auch nicht Nestle. Also das. Dass die. Und ich sage jetzt auch nicht, Nestle ist der Teufel. Was mir auch noch nicht aufgefallen ist. Aber das schon. Nee. Aber da entscheidet man sich zusammen mit der Agentur und mit seinem Management und mit seinen Leuten so, ja, können wir das machen? Ja, kann man machen. Und dann war das für mich eine positive, gute Marke. Und wer entscheidet da mehr, das Management oder du? Ich kann sagen, Daumen hoch, Daumen runter. Also ja. die sagen hier, dass das Angebot liegt, da hast du Bock drauf. Und ich sage, ja Gott, 3 Videos auf YouTube. Mit Joyce zusammen, also das wirkte auch sehr bei mir und ich finde, das hat Spaß gemacht und war völlig okay. Joko und Klaas machen auch Werbung für die Limonade, Stefan Raab hat Werbung für Öltier gemacht, also ich glaube, Atze Schröder für den Brutzler, also mit dem fantastischen Slogan, Atze holt die Wurst raus. Ja, aber das ist ja die Frage, sind das so die Vorbilder, ne? Also ja, also wie können die es nicht ganz einordnen? Also wo bist du dann schon so Vorbild, Atze Schröder, Mario Barth oder sagst du da... Ja, nee, das will ich ist nicht. Also wo willst du hin? So, wer willst du mal sein in 10 Jahren? Und das ist die wirklich große Frage, elementar wichtige Frage, die mit der ich mich gerade befasse, sowohl als Comedian, aber auch als Mensch. Also ich habe das Gefühl, dass durch wie meine Karriere gelaufen ist, ich bin mit 22, habe ich die Uni abgeschlossen, war fertig, oder mit 23 und habe dann angefangen, sofort Comedy zu machen. Und habe nie dieses Jahr im Ausland gehabt, wo man einfach mal mit dem Rucksack durch Laos tourt und Fotos und von Facebook macht. 30.000 Euro lässt, einfach weil man es genau, also die Eltern, nicht hat. Ja, genau. Die Eltern lassen 30.000 Euro da. Und einen Surfkurs gemacht. Also ich glaube, meine menschliche Entwicklung hat tatsächlich ist noch gar nicht so weit wie die meiner Professionalität. Also ich muss für mich wirklich nochmal neu eruieren, wo will ich hin, wer will ich überhaupt sein, was für ein Mensch will ich sein. Nimm dir doch mal so ein Jahr. Nimm dir mal so ein Jahr. Nimm dir mal ein Jahr einfach. Dann gehst du einfach mal die Seele baumeln lassen. Ich sag mal so, wir würden deinen Sendeplatz nehmen. Also das ist kein dafür ist gesorgt. Und ich glaube, ohne Scheiß, Maxi Stettenbauer auch. Ich habe nämlich am Anfang, am Ende glaube ich, als wir nach dem Interview haben wir die Frage gestellt, haben wir über ProSieben gesprochen. Das war der Tag, glaube ich, wo irgendwie die Bild-Zeitung geschrieben hat, dass du der Stefan Raab-Nachfolger wirst. Ja, ja. Und dann haben wir ihn so darauf angesprochen und er meinte, nein, das ist nicht so. Irgendwie so, als wüsste er das oder wollte er das gar nicht, was wir sehr lustig fanden. Gar nicht wahrhaben wollen. Nein, es ist ja nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Ich weiß das. Hier ist das Ding. Die Dinge fragen mich immer, was ist eigentlich los? Das ist meine Maxi. Was ist eigentlich? Muss man Maxi Stettenbauer mittlerweile im Imitationskanon haben? Ja, ich hoffe, dass er größer wird, dass ich endlich damit Geld verdienen kann. Das geht mir auch immer so. Ja. Mir geht es bei Oli P. so. Der Einzige, den ich nachmachen kann, aber der wird auch nicht mehr. Der Einzige, den ich nachmachen kann, bin ich selber. Und ich hoffe, dass ich deshalb. Obwohl du hast viel von Jan Böhmermann. Das ist mir bei dem letzten meinst du, Podcast rein optisch? Nee, von der Rhetorik, von dem Sprachduktus. Ich glaube, das ist nur, weil ich sehr schnell spreche. Ist, man, die Hälfte du machst verstehen. Ihm gerade ein sehr großes Lob. Ich glaube, er fühlt sich ich glaube auch. Sehr, ja? Ja, sehr nett, dankeschön. Ja, aber, ist es nett, ja. Aber zu welchen Entschlüssen bist du denn gekommen? In diesem Nachdenken, wo ich hin will? Also, das ist, dass ich das nicht weiß. Dass ich aber, glaube ich, genau wie jeder, wie viele 26-Jährige, die in dieser Generation Y oder Generation X, ich weiß gar nicht, welche Generation wir gerade sind. Das ist auch so ein Ding. Wir wissen nicht. Ich glaube, wir sind die Generation scharfes S. Ja, Generation. So ein Raute oder was auch immer. Emoticon, ja. Ja, Sonderzeichen. Wir sind diese Generation, ich kann Praktikum machen, ich kann Arzt werden, ich kann aber auch ein Startup gründen und Milliardär werden. Ich muss erst ein Praktikum machen. So. Also keiner weiß irgendwie von, alles kann, nichts muss. Ja, und aber deswegen, ich meine, du hast jetzt schon wahnsinnig viele Türen offen. Ne? Also ich meine, du bist jetzt schon in einer sehr... Ja, aber das ist doch das Problem. Du könntest wahrscheinlich jetzt erstmal 8 Jahre gar nichts machen, wärst finanziell jetzt nicht so dabei. Du kannst Bücher schreiben, du kannst Drehbücher schreiben, du kannst Hörspiele machen, du kannst bist mit KitKat versorgt. Ja, also aber du hast ja wirklich alles offen. So. Ich verbringe Zeit mit Stefan Raab und quatsch mit dem und sehe den so, wie der so ist. Und der ist ein sehr in sich gekehrter, reflektierter... Also du willst einen Duschkopf machen. Du willst einen Duschkopf machen. Ich sehe schon. Nee, aber ich verbringe Zeit mit dem und sage, boah, das ist echt ein faszinierender Typ. Ich möchte so sein wie der. Der ist cool. Und dann verbringe ich Zeit mit Olli Pocher, der ein fantastischer Typ ist. Und dann habe ich gesagt, ich will auf gar keinen Fall so werden wie der. Ganz im Gegenteil. Wo ich sage, boah, ich möchte genauso sein wie der. Der ist cool. Der fährt einfach vor das Fußballstadion und sagt, hier ist Olli Pocher, lass mich mal rein. Und dann gehen wir zusammen rein und gucken uns das Fußballspiel an. Wo ich genauso sage, boah, wie geil ist das denn? Also ich bin selber so voller Optionen und Türen und weiß eigentlich gar nicht, wer Luki eigentlich sein will. Und red da auch viel mit meinen Eltern drüber, die natürlich auch in dem Business sind. Ja, und wo du eine enorme Expertise bekommen kannst. Weil ja, ich wollte gerade sagen, ist nicht das vielleicht auch gleichzeitig Segen und Fluch, dass du gerade schon in dieser Entertainment-Familie aufgewachsen bist und dann halt schon sehr schnell irgendwo formatiert bist, dass du dann halt vielleicht in so einer Entertainment-Maschine steckst, die dir vielleicht manchmal irgendwie schon zu weit vorausfährt und du sagst so, ey, sitze ich überhaupt am Steuer? So. Entertainment-Maschine ist das nicht. Wir sind halt so eine Kleinkunstfamilie. Meine Eltern waren beide, haben ein Theater gegründet. Also ich bin mit dieser Theaterwelt groß geworden. Und das ist absolut in meiner DNA drin. Ich mache genau das, wofür ich quasi gebaut bin. Also ich glaube schon, wenn ich auf der Bühne stehe, und das ist vielleicht das die Krux an der Sache. Ich fühle mich wirklich nur 100% wohl, wenn ich auf der Bühne stehe. Wenn da 1000 Leute sitzen und ich habe das Mikro in der Hand und kann für die, da fühle ich mich super selbstbewusst, da fühle ich mich gut, da fühle ich mich schön. Also dafür, das ist, ich will da nicht runter. Und das Shirt. Und dann geht das Shirt, das Shirt weg. Ist frei, also. Aber auf einer Party beispielsweise. Das ist aber bei mir genauso. Auf einer Party fühle ich mich viel ab. Deswegen schieße ich mich ab. Und ertrag nicht diese... Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich da bei Nightwatch war, ich hatte davor schon so ein paar Stand-Ups von dir gesehen, fand ich es schon immer so, jetzt nicht so komplett überragend, dann dachte ich, okay, so, gucke ich mir mal an. Aber ich muss sagen, gerade deine Moderation hat mich echt umgehauen. Also da muss ich echt sagen, wie du spontan warst, auf die Dinge reagiert hast irgendwie. Man merkt, du machst es auch schon ewig und das halt genauso da in dieser enge, schwitzende Raum, wo halt irgendwie ständig Dinge durch die irgendwie Sachen schmeißt man sich zu und dann passiert was und dann geht jemand an der Fensterscheibe vorbei, so, dass es genau deine Welt ist, wo du auf alles eingehen kannst und so. Und da dachte ich mir schon, wow, Respekt, also wie mit welcher Geschwindigkeit und Präzision da auf die Sachen eingeht, das war schon echt das, wo ich mir dachte, schade, dass man das im Fernsehen gar nicht so oft sieht von dir, weil da ja oft irgendwie dann viel auch in einer Show irgendwie einfach vorbereitet ist und halt dann irgendwie Texte abgelesen werden und dieses krass spontane so einfach mal Freestylen gar nicht so vorkommt. Irgendwie. Was ja auch im Fernsehen immer generell selten vorkommt, das kommt, muss man klar, sagen. Was sagen die Leute nach jeder Aufzeichnung? Das Beste war das Warm-up. Ja. Ja, ja. Jedes Mal. Oder diese Online-Exclusive-Sachen. Ja, ich glaube, Fernsehen ist, ich liebe Fernsehen, ich mache gerne Fernsehen, aber mein Element ist tatsächlich jetzt gerade in diesem Moment die Bühne und KitKat Werbespot. Das ist dafür mir. Also die Bühne ist das Tourleben, Bühne zum Publikum, Dialog mit dem Publikum. Da fühle ich mich einfach pudelwohl. Da bin ich am meisten bei mir. Und ich glaube, ich muss für mich einfach erwachsen werden und rausfinden, was ich will. Ich sehe Künstler wie Jan Böhmermann oder Joko und Klaas und da sieht man so ein Wertesystem, auch wenn die sich irgendwie Donuts in die Stirn spritzen und sich die Eier... Ich finde sogar, dass er nur noch darauf reduziert wird. Ja, ja. Es ist das nur noch der mit dem Donut in der Stirn. Ja, ja. Aber du merkst, die haben ein Wertesystem und die... Aber will er, glaube ich, auch nicht mehr sein. Also hast du nicht das Gefühl, dass... Ich glaube, dass zumindest Klaas, glaube ich, ein bisschen mehr will, als das, wo er gerade ist. Aber mit seiner Musikkarriere jetzt Gloria irgendwie groß so... Ja, der will auch was anderes. Ich glaube, es ist auch so einer, der auch vielleicht gerade in so einem Punkt ist wie du, dass er nicht genau weiß, was will der kleine Klaasi eigentlich? Ja, Ja, oder er sagt halt, ich habe jetzt so ein Standing, dass es scheißegal ist, was ich mache. Weil ich habe genug Geld, ich habe genug Türen offen. Ich kann jetzt auch einfach mal sagen, ich tue durch Deutschland. Und ich glaube aber nicht, dass er will, dass beim Bundesvision Song Contest die Halligalli-Fans für Gloria anrufen. Glaube ich, will er nicht. Nee, glaube ich auch schon, nicht. Aber ich glaube, deswegen konstruiert er Gloria vielleicht auch so ein bisschen an Halligalli vorbei. Einfach mal anders wahrgenommen. Ja, genau, um anders wahrgenommen zu werden. Als Künstler wahrgenommen zu werden. Könntest du dir das auch mal vorstellen, so einen ganz anderen Weg eingehen? Irgendwie so lesbisches Puppentheater oder so russische Malerei? Das ist aber vorbereitet. Das ist dir jetzt nicht gerade in diesem Moment als Beispiel. Sein Gag-Dokument. Dadurch. Ich muss ein bisschen runterscrollen. Und das Shirt war da oben. Nein, dadurch. Und das waren die einzigen beiden Sachen, die da standen. Habt ihr hier Notizen für mich gemacht? Nein, wir haben Fragen. Cool. Ist immer die unvorbereiteten Gags, merkt man daran, dass sie keinen Sinn ergeben. Lesbisches Puppentheater. Nee, aber könntest du dir das auch mal vorstellen, was ganz anderes zu machen? Also, so ein Film Noir zu drehen? Ich habe einen Film Noir zu drehen. Nee, ich liebe tatsächlich Kino und Film, aber auch also Schweighöfer und Schweiger und so. Also ich finde, das deutsche Kino ist Lichtjahre hinter Amerika sowieso, ja, aber also, okay. Ich hab jetzt kurz davor, so welche Richtung schlägt das ein? Es hätte auch nie ganz eine Richtung. Nee, aber bei dir weiß man es nicht. Ich bin ja nicht ironisch. Ja? Selbst französisches Cinema oder selbst so in Belgien gibt es wieder geile Filme oder so. Also da sind wir echt noch hinterher. Ich finde, fuck you, Goethe, ich habe es nicht gesehen, aber ich kann mir in etwa vorstellen, warum das funktioniert. Kartoffelsalat. Also da irgendwie so süße Kartoffelsalat. Hey. Hast du ihn gesehen? Nein. Wir haben ihn beide gesehen im Kino tatsächlich. Und? Ja, wie man erwartet. Also Katastrophe. Ja, natürlich. Vor allem, das hat aber eine neue Ebene erreicht, wo wir auch schon nicht drüber gesprochen haben. Aber ich finde das gut, dass YouTuber ein bisschen ihre Sterblichkeit erfahren. Voll gut. Die laufen mit einem Superman-Schild. Laufen die gegen die Wand, gegen die Realitätswand. Wir hatten auch einmal bei Nightwatch, der bei uns aufgetreten ist. Echt? Welcher war das? Das sage ich nicht, aber einer der größten. Ach krass. Einer der größten. Und der ist aufgetreten ist komplett abgekackt. Mhm. Wir laden die immer hoch und das wurde dann noch boykottiert, dass es nicht hochgeladen wird. Und ich finde das gut, dass sie auch mal merken, ey, man muss auch was können. Es reicht nicht einfach zu sagen, ey, cool, das ist meine Heizung und das ist mein Stuhl und wir gehen jetzt mal in den Zoo. Und aber da in der Welt bist du ja auch so ein bisschen drin. Du hast ja auch ein YouTube-Channel-Projekt geschaut. Ich weiß nicht, ob das aktiv noch läuft. Und Snooze? So. Ja, doch, habe ich mit... kannst du ganz kurz dein Mikrofon ein bisschen näher an dich? Ach, sind wir jetzt... Ihr hört ja gar nicht mit. Ich bin immer ein bisschen nervös. Jetzt laufen wir. Jetzt laufen wir. Jetzt schon ohne Scheiße, die ganze Zeit sehr weit weg. Nicht, dass Nee, ist schon okay, aber nur, dass wir haben hier einen Ausschlag. Achso, gut. Ja, wir kamen ja von Pong. Also ich war auf einer Comedy-Mix-Show und da war das Team von Pong. Und das war die es nicht kennen, das war ein YouTube-Channel kreiert von Mediakraft. Mhm. Mediakraft sind so ein bisschen die lesbischen Puppenspieler von YouTube, die von oben quasi die Marionetten und die Stimmen. Lief auch nicht so gut, ne? Also war so konstruiert als der neue heiße Shit und ging. Schoss nach oben und dann schoss es genauso wieder nach oben. Sag mir was und ich kenne mich null aus mit YouTube. Ja. Ich habe schon mal von Pong gehört. Das war der Pong meinst du vielleicht? Verwechselst du das? Und da habe ich Joyce und Jules kennengelernt und wir haben uns echt super verstanden und Joyce ist wirklich eine fantastische, super coole Sau einfach, die ich gerne mag, mit der ich gerne arbeite und wir arbeiten auch gut zusammen. Also wir sind in Sketchen zusammen und merken so, ey, wir spielen gut voneinander, deswegen habe ich sie auch bei Luke die Woche und ich noch reingeholt und haben jetzt diesen YouTube-Channel noch und das ist einfach für mich ein geiler Multiplikator, wenn man sagt, die Kids gucken kein Fernsehen. Also mein Bruder ist 18 und der sagt 2015, leck mich am Arsch, ich gucke, wann ich will. Und also ich bin eigentlich kalkuliert dahin gegangen, wo die Fans sind, weil ich ein Mainstream-schwimmender Wichser bin. Aber du machst es auch schon, weil du da machen kannst, was du willst, oder? Auch, ja. So ein Ventil. Macht Spaß. Das ist bei uns auch so ein Ventil. Ja, macht Spaß, kannst machen, was du willst. Es gibt keinen Sender, der sagt, hier, das, das und das. Und ist eine coole Sache. Und Brainpool macht das auch. Und wenn ich eine Idee habe, sage ich, ich würde gerne das und das drehen, dann haben die direkt Kameraleute da und wir drehen das. Oh, cool. Und das macht Spaß. Aber ist es auch so ein bisschen deine Zielgruppe so? Also ich habe das Gefühl, deine Zielgruppe ist jünger als du. Ja. Ist das so? Ja, die sind so, geht so ab. Ich habe das Ganze mit meinem Kaugummi rumgespielt und dann wieder reingesteckt, habe ich es gemerkt. Mhm. Das ist cool. Ein bisschen eklig, ne? Ganz, das cool. Ist ganz geil eigentlich. Ja. Ich frage mich jetzt so, wie du es geschafft hast, das KitKat am Kaugummi vorbeizuessen. Nee, das aber auch ich habe das KitKat nicht gegessen. Ach so. Ja, auch das, aber nicht auch Klage incoming. Uiuiui. Das schneiden wir raus und loopen es einfach durchgehend. So. Das KitKat nicht gegessen. Wir schneiden auch aus allen Sätzen, die du gesagt hast, irgendwie ich hasse KitKat oder so. Ja, ja. Ich verschneide die raus. Das war gerade diese ersten 20 Minuten, wo ich die auch randaliert habe und die KitKats rumgeschmissen habe. Das war echt komisch, bitte schnell, ne? Das bitte alles raus. Aber warum hast du den Tonmann nochmal so angegangen? Was war denn da los? Ja, weil wir have a break, Luke, have a break. Da bin ich halt ein bisschen sensibel drauf. Du hast manchmal so ein bisschen deine 5 Minuten, ne? Das habe ich schon das Gefühl. Mhm. All great divas. Ne? Kennst du eine, kennst du alle. Ja. Was war meine Frage? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Keine Ahnung. Ich will was anderes drin. Ob ich in euren Podcast mal gehört habe, das war die Frage. Genau, also Frage 2. Der Recall. Das ist übrigens Comedy-Handbuch Nummer 1, der Recall. Aber ganz cool. Das ist ja ein guter Punkt, ne? Weil das ist ist mir schon oft aufgefallen. Das ist auch der klassische Closer bei vielen Comedians. Also worum geht es? Ich habe komplett den Faden verloren. Ich bin komplett raus. Der klassische Recall nennt man das. Ja, oder Reincorporation oder Callback. Also ganz kurz, zum Beispiel Maxi Schettenbauer hat in seinem Programm den Teil, wo er sagt, er lässt sich Essen nur noch von Rewe liefern, er geht nicht mehr zu Rewe einkaufen, sondern lässt sich nur noch liefern. So, dann geht sein Programm weiter, und ganz am Schluss sagt er dann so, sagt er noch irgendwas und dann, die Klingel, Rewe ist da. Ja. So, ne? Das ist auf der Bühne wesentlich lustiger, als ich es jetzt gesagt habe, weil der Zuschauer bis dahin natürlich das alles vergessen hat und dann nochmal, Rückkehr. Wo man auch sagen kann, das ist ja per se jetzt nicht, das ist ja kein Gag, ist ja nicht lustig, da ist ja jetzt kein kreativer neuer Gedanke denn da, sondern es ist einfach nur eine Erinnerung, die aber gut funktioniert. So. Das Prinzip ist Running Gags eigentlich, dass man die Zuschauer belohnt, die dran geblieben sind. Das ist einfach nur ein Handwerk, ein handwerklicher Kniff. Ich glaube, Menschen lieben es, auf der Innenseite eines Inside-Gags zu sein. Mhm. Und wenn du einen Inside-Gag selber etablierst und das dann später nochmal abfeuerst, dann sagen alle, wir wissen Bescheid, wir waren eben schon hier. Cool. Aber Leute hassen das, wenn die nicht drin sind. Wenn Leute von Instagram ausgeschlossen werden, das ist furchtbar. Was auch so ein Partythema ist, ne? Wenn zwei Leute irgendwie unterhalten über die letzte Party und du warst nicht dabei, dann bist du halt der. Finde ich interessant, das passt ja auch total gut zu deinem Ansatz zu sagen, ich will alle umarmen, ich will alle in eine Gruppe holen und dann zu sagen, man nutzt diese Insider-Gags und man baut in diesen paar Minuten oder in der Stunde, was auch immer, je nach Größe halt irgendwie so eine kleine Insider-Gemeinde auf und grast das dann halt ab, ne? Und die Frage ist, also jetzt, um nur zurückzukommen, was man will auf der Bühne und ob der kleinste gemeinsame Nenner zu einfach ist. Ich glaube, ich will einfach Leute unterhalten. Ich will Leute, dass Leute lachen, ich will Leute, dass Leute singen, dass sie Spaß haben, dass sie da rausgehen und sagen, boah, war das geil. Und ob das dem Feingeistigen zu platt ist oder dem Misanthropen irgendwie zu happy. Ja, Moment, aber gibt es denn überhaupt keine Comedy, die du scheiße findest? Also Mario Barth oder so. Gibt es nicht irgendjemand, Mario Barth sagst, ist für mich handwerklich genial. Also der ist vom Handwerk, wie er das macht. Das Thema ist, aber das ist ja nicht die Frage. Ja. Es geht ja nicht um Handwerk. Also gibt es nicht irgendein, also ich meine, du kannst doch nicht alle mögen. Es muss doch auch jemanden geben, wo du sagst, ja scheiße. Also ich will dich jetzt nicht, wie ich das so Kollegen verrätst oder so, aber halt einfach nur so vom Stil, wo du sagst, so, das ist nicht so meins. Das ist zu platt oder zu einfach oder irgendwas. Oder also ich finde die großen Namen, jetzt ohne einen Namen zu nennen, finde die großen Namen sind mir... Die langen. Die auf den großen Sender sind. Mit den großen Namen im Hintergrund vor allem. Ja. Die großen Namen dann stehen. Ja, das ist mir dann manchmal doch so ein bisschen zu einfach. Ja, okay. Tatsächlich. Und ich mag es, wenn es ein bisschen mehr einen Twist hat. Und ich, also, dass ihr jetzt sagt irgendwie, dass bei mir keine Metaebene dabei ist oder dass keine Ironie dabei ist. Also, ich würde euch sehr gerne mal einladen zu meinem Soloprogramm. Ja, gerne. Und ist in einem kleinen Stadttheater in Deutz, heißt Längstes Arena. Hashtag läuft sehr gut. Sagt er und fuhr mit seinem Lamborghini weg. Wo kann ich meinen Heli parken? komm vorbei und dann können wir gerne nachher nochmal Resümee ziehen, ob ihr... So, ja, wir machen dann ein Review, wir nehmen jeden nochmal auseinandernehmen. Weil ich hab wirklich auch den Anspruch, ich sitze mit meiner Redaktion zusammen und sage manchmal so, Mann, ich möchte eigentlich von den Mickey Beisenherzes, Jan Böhmermanns, Joko und Klaases und Kebekusses und Klaus von Wagner und also von der Anstalt heute schon, von denen möchte ich eigentlich gut gefunden werden. Aber ganz kurz, du sagst, ich tue halt nichts dafür. Aber ich sehe es so, dass du nicht gleichzeitig die Masse haben kannst und das Feuilleton aka Jan Böhmermann. Das geht in meinen Augen nicht. Und wenn du sagst, ich will die Masse, musst du für mich nach meiner Logik ganz klar sagen, ja, dann muss mir Jan Böhmermann scheißegal sein. Weil du kannst nicht beide haben. Ich glaube, doch. Oder glaubst du doch? Doch, also Louis C.K. spielt große Hallen. Ja gut, aber das ist Amerika, weißt du? Da hast du halt nochmal einen riesigen... Aber er hat auch damit zu kämpfen, dass er das ist ja auch in seiner Serie so, dass er die ganze Zeit als der Comics-Comic bezeichnet wird, der dann nur für Comedians funktioniert. Dass er so ein Comedian ist, der halt nicht für die breite Masse funktioniert. Augenscheinlich ja doch. Ja. Aber es ist vielleicht auch so ein gehypter Typ. Und vielleicht ist das auch eine chronische Unzufriedenheit, die jeder Mensch in sich hat, dass man immer das haben will, was man nicht hat. Also ja, aber was ich glaube, dass vielleicht ein Jan Böhmermann gerne mehr Quote oder mehr Star-Appeal hätte. Kann ich mir vorstellen. Kann aber ich was ist dir denn wichtiger, die Masse oder die Klasse? Dass ich mit mir glücklich bin und dass ich selber mit mir leben kann und damit happy bin, was ich mache. Ich habe mit vielen Sachen, auf der Bühne bin ich total happy, habe ich ja gesagt. Wenn ich 2 Stunden alleine auf der Bühne bin, mega happy. Mit vielen anderen Projekten, die ich bisher gemacht habe, bin ich zufrieden, aber bin noch nicht so in meinem Element wie auf der Bühne. Also es gibt in meiner Fernsehsendung auch so, wo du sagst, Lookbox und so, da waren viele Sachen dabei, wo ich sage, vieles Schönes, aber ich lerne da noch. Ich bin da absolut noch in den Kinderschuhen und kann auch jeden Hate nachvollziehen, wenn ihr sagt, unlustiger Spaß oder was auch immer, sage ich, ja, ist dann vielleicht in deinen Augen so. Aber er wird halt dann noch, der Journalist, der da schreibt, wird halt auch jeden, an jeden genannt und steht ganz oben auf deiner Liste. Absolut, der ist er, ja, der macht auch nicht mehr lang. ja, aber das ist eine interessante Frage, die, mit der man sich tatsächlich auseinandersetzen muss. Ist es Mainstream oder Indie? Ich finde, Joko und Klaas mit dem Duell um die Welt, das habe ich auch dem zuständigen Realisator, der das gedreht hat, der mich am Flughafen mal gesehen hat, gesagt hat, ey, guck dir das heute an, das ist geil geworden, habe ich mir angeguckt und habe ihm noch geschrieben. Ich finde, dieser Spagat zwischen Indie-Musik und Pop-Album ist tatsächlich ziemlich geil. In der Musik gibt es ja, also ein guter Popsong funktioniert ja auch auf mehreren Ebenen. Also Bohemian Rhapsody ist absolut massenkompatibel, aber wird auch vom Feuilleton gefeiert. Also ich glaube, so diesen Spagat kann man schon irgendwie hinkriegen. Also das ist halt ein Jahrhundertsong, ne? Also das ist schon, aber gut, ja, aber klar, Ziele hoch. Ne? Auch, so habe ich jetzt habe kein Problem damit. Das ist, Little Miss Sunshine, auch ein Film, wo ich sage, das ist... Aber ist das Masse, Little Miss Sunshine? Weiß ich doch, mittlerweile schon. Der war, glaube ich, erfolgreich, ja. Okay. Ja. Ja, aber ein paar Transformer, glaube ich, hätte nicht geschadet für Box Office. Sag ich mal. Ja, das wäre ein anderer Film geworden. Ich sage das auch so, also das, was im Film Kino geworden. Heutzutage läuft, ne? Das, ich kann damit wirklich. Also, Avengers, weiß nicht, ob ihr da. Nee, kein. Okay. Ich kann da nichts mit anfangen. Avengers nicht, Fast and Furious nicht, Transformers nicht. Captain America und Iron Man, das interessiert mich. Hulk interessiert mich überhaupt nicht. Also, in einer Welt. Das ist so. Ja. Jurassic Park habe ich ja letztens gesehen, den neuen. Ja, da haben wir auch drüber gesprochen. Oh, ja. Und weil ich ein riesen Jurassic Park-Fan bin. Aber es interessiert mich nicht. Ich fand einfach furchtbar. Die Figuren nehme ich nicht mit, die Handlung tangiert mich überhaupt nicht. Ja, man hat das Gefühl, dass sie sehr viel auf Optik Wert legen neuerdings und so sehr viel, so einfach viel gut aussehen, ist so neue Technik muss ausgereizt werden, aber es ist halt wenig auf Inhalt. Ja, das ist schade. Was schaust du denn gerne an? Also was sind so in den letzten Jahren Filme gewesen, wo du sagst, das Luke Mockridge Seal of Approval. Filme, die du gesehen haben musst. Mit Oh Boy. Habt ihr den gesehen? Nein. Oh Boy. Du hast den Schwarz-Weiß. Oh Boy nicht gesehen. Sorry. Jetzt wäre ich angegangen. Alter. Und das hat für mich absolut funktioniert. Ich mag so Sachen wie Garden State. Einfach süße kleine Geschichten, die nicht so viel wollen. Little Miss Sunshine fand ich sensationell. Ich habe mir jetzt Birdman. War eben noch bei Saturn. Ich habe meinen Rucksack Birdman hier. Wollt ihr sehen, was ich mir gerade bei Saturn. Das ist ja sehr gut. Mehr Product Placement. Ja. Das ist ja toll. So ein sehr viel Unboxing. Ein Hall. Ich habe selber machen vergessen. Den Luke Mockridge Hall. Was hat er alles eingekauft? Luke Mockridge kauft ein. 3 Blu-rays noch verpackt. Okay, sind schon 4 KitKat rausgefallen? Okay. Okay, Ex Machina. Den habe ich noch nicht gesehen. Spinal Tap, wunderbar. Und Place Beyond the Pines, ja, kann man nichts sagen. 3 gute Filme. Dann hast du alle 3 gesehen? Ja, kann man nichts sagen. Spinal Tap ist ein absoluter Klassiker. Der Spinal Tap ist fantastisch. Und ich habe ja auch Begründer der Mockumentary. Und ich habe jetzt selber eine halbe Mockumentary auch gedreht. Ja, The Mockridges, ja. So ein bisschen das deutsche Modern Family. Ne? Ganz genau, das war die Idee. Warte mal, wollte ich nochmal kurz drauf zurückkommen. Sensationell. Ist auch sehr interessant, ist auch genau die Diskussion, die wir gerade führen. Genau. Masse oder halt, wenn man vom Feuilleton oder Vögel. Oder Vogelmann im Hintergrund. Mit meiner Ex-Freundin saß ich im Kino. Und, du kannst sie ruhig Joyce nennen. Nee, da bin ich ja immer noch zusammen. Mit meiner Ex-Freundin war ich im Kino und die Beziehung scheiterte auch daran, dass sie... An Birdman. Dass sie Birdman nicht gut fand. Ich kann mit dir nicht leben. Ja, sie hat den Birdman gevögelt. Ja, sie hat im Kino geredet, einfach so. Nee, aber die Beziehung scheiterte daran, dass sie mit dieser Entwicklung nicht wirklich klarkam. Ja. Das ist interessant. Ja, Moment, also was genau, also dass du dann zu berühmt warst und zu... Genau, erkannt werden und Telefonate mit Produktionsfirmen. Das kannst du noch so Blu-Rays denn kaufen gehen, ohne erkannt zu werden? Wahrscheinlich nicht. Naja, ich habe jetzt an der Blu-Ray tatsächlich, das war sehr peinlich, ich musste jetzt eben ein Selfie machen und stand vor Brokeback Mountain. Ich musste dann ein Selfie machen und bin dann... Du in einer Erotikerfernung. Ja. Sehr gut, sehr gut. Seht ihr morgen in der Bild. Ja, aber also wie oft, also wirst du einmal am Tag erkannt, so kann man das sagen? Ja, ja. Ja. Und, ja. Krass. Also Domplatte für dich kannst du ja vergessen. Du kannst ja nicht drüber gehen. Ja, die ganzen YouTuber da, ne? Die ganzen Longboards, genau, so ein bisschen umzingelt, im Kreis umgefahren. Und rum. Nee, aber ist es ein Problem auch mit Beziehungen und so? Also ja, daran ist es. Ja. Aber auch neue Beziehungen anzufangen oder so? Also klassisches Groupie flachlegen oder so, man kennt mich schon, man hat schon ein wahnsinniges Bild davon. Ist es was ein Problem ist? Groupies-Fragling ist kein Problem. Ne? Ja. wo ist die Frage? Nee, wir waren jetzt bei Birdman und ich saß mit meiner Freundin in Birdman und da fiel irgendwann mal der wunderschöne Satz, dass eine Ex-Frau zu ihm sagt, du verwechselst Liebe mit Anerkennung. Ja. Das ist genau das war mein Satz, den ich schon, ja. Das war ein Moment, wo ich als genau Künstler... Mein Satz. So, und... Da habt ihr im Film Schluss gemacht und die letzten Minuten waren einfach nur peinlich. Nee, und sie hat mich angeguckt und hat mir so zugenickt. Und das war ein Moment, wo ich sagte, ja, wir sind einfach, also das ist, ich habe mich in dieser Reise, die Michael Keaton da durchgemacht hat, tatsächlich diese Zukunftsangst, die man hat und dass man denkt, ich könnte auch der neue Birdman sein. Also das ich habe manchmal Angst, dass die Phase, in der ich jetzt bin, meine erfolgreichste ist. Und das sind ja dann immer so ein Luke Woche und ich, Viech, wie auch immer das aussieht, und oberkörperfreier Luke Mockridge hinter dir her schwebt. Und der große Raab halt einfach. Der ist ein großer Wok. Ja, was war da denn los, ja? Alter, genau. Aber das muss ich gerade, ich bin jetzt echt gerade ein bisschen geschockt, weil das ist genau der Satz, den ich immer sage, wenn ich versuche auszudrücken, warum es manchmal zwischenmenschlich nicht so einfach ist. Ja. Weil es bei mir genau dasselbe ist. Weil ist ich, nicht weil bei ich mir auch, aber es ist doch bei jedem, ich glaube, es ist mit dir. Nein, das glaube ich nicht. Also ganz cool zum Beispiel. Also meine Freundin hat ihn nicht verstanden, diesen Film und auch diesen Satz. Warst du dann auch jemand, der dann irgendwie Liebeslieder geschrieben hat und vorm Fenster deiner Angebetin gespielt hat? Also so dieses irgendwie durch Kunst und durch Entertainment versuchen? Nee, weil ich eine solche narzisstische Persönlichkeitsstörung habe, dass ich eigentlich nur mich selber liebe. nur vom Spiegel spiele. Nie jemand anderen geliebt. Ich habe tatsächlich wenig Frauen geliebt in meinem Leben. Das ist auch so ein Ding. Ich war auch nie verknallt in Aber so nimmt man dich nicht in der Schule. Moment, du warst nie verknallt? Was ist das für eine Aussage? Nee, wirklich, nee. Weil ich einfach zu sehr mit mir selber beschäftigt Aber du warst in der Schulzeit, du warst schon jemals verknallt? Ich war schon verknallt, aber das lasst das viermal, fünfmal, also das wird so die Überschrift der Folge. Das wird so die Überschrift. Krass. Ja, also weil ich tatsächlich sehr viel mit mir selber zu tun habe und immer eigentlich ein bisschen in der Schulzeit auch ein bisschen introvertiert war und auch diese Sandwich-Kind-Konstellation war, ich bin der Dritte aus sechs und das hat mich auch... Ja, in einer Familie, wo alle erfolgreich sind. Und ich war immer der Unerfolgreichste auch in meiner Familie. Also mein kleiner Bruder war 13, als ich 17 war und der hat schon Kinofilme gedreht und alle meine Freunde haben mich gefragt, ey, der eine ist in der Boyband, also mein ältester Bruder war tatsächlich auch in der Boyband, die auch Erfolg hatte. Roses? Ross Anthony ist ein... Part Six tatsächlich. Cool. Und dann hieß es, was machst du eigentlich, ne? Deine Brüder sind so, was machst du eigentlich? Und dann war mein Konto immer, ich bin so ein Versager, ich hänge mit euch ab. Mhm. Ah, okay, und dann entwickelt sich die Comedy-Schiene. Ja, und so ich sorge dafür, dass ihr euch wichtig fühlt. Genau, als Selbstschutz fängst du dann an, quasi dich über die Situation lustig zu machen und das kristallisiert sich dann raus. Und, aber das kannst du ja jetzt auch nutzen, diesen Impuls. Nur, dass du jetzt quasi, dass die Leute, die dich ansprechen, halt nicht auf deine Brüder ansprechen, sondern auf Jan Böhmermann oder so. Und vielleicht kannst du dann irgendwann auch sagen, gut, vielleicht entwickelst du dann auch so einen Selbstschutz und wirst dann auch zu so einem... Kann sein. Also ich überlege auch, was ich schreibe ja eigentlich jeden Tag und ich finde die Thematik Angst und Schwäche finde ich faszinierendes Comedy-Thema, weil der Ursprung jeder Comedy, würde ich sagen. Ja, Wahrheit und Schmerz. Ne? Ja, also du nimmst wahre Begebenheiten. Und Schmerz kann, plus Zeit. Das ist die Comedy-Formel. Tragödie plus Zeit gleich Komödie. Und das kann im Kleinen sein, wie auf einer Party, dass du mit keinem reden kannst. Ich meine, die Situation kennt jeder, dass du abseits an der Party... Und was hat man gemacht vor der Zeit von Smartphones? Ich meine, heutzutage guckst du auf dein Smartphone. Und vor Serien vor allem. Und vor Siri. Ich kann dich ja mit Siri. Aber es ist ja, glaube ich, doppelt peinlich, wenn du der Entertainer, der beruflich Leute unterhält, ist in einem sozialen Rahmen nicht hinbekommen. Also ich glaube, das kennen wir doch auch. Also als Comedy-Autor bist du mal angesprochen, erzähl doch mal einen Witz. Nee, aber als Comedy-Autor... Nein. Aber als Autor geht niemand davon aus, dass du spontan lustig bist. Das ist nicht deine Aufgabe. Ja. Du gehst nicht zu Matthäus hin und sagst, hier, gib mir mal einen geilen Psalm. So, das funktioniert nicht. Nein, aber komisches Beispiel. Nein, aber, oder? Also ich glaube, als Entertainer, als Bühnenpersönlichkeit... Ist noch was anderes. Als Comedy-Autor denkt aber, dass du die ganze Zeit... Stefan. Jetzt hör mal auf, wirklich so fertig waren. Das war nicht der Deal. Nur weil du ein riesiges T-Shirt hast, auf dem Comedy steht, heißt es nicht, dass jeder sofort merkt. Ein T-Shirt. 100% Comedy. Ja. Haben wir einen Öffner? Nein. Oh nee, sorry. Wir dachten, du bist studentisch genug, dass du das mit einem Feuerzeug aufmachen kannst. Du bist auch einer, der mit Zähnen aufmachen kann. Ich habe leider kein mit Feuerzeug, dem Goldzahn, weil ich nicht rauche. Sorry. Aber klar, das ist natürlich doppelt unangenehm, als der Lustige dann auf einer Party nicht Anklang zu finden. Das ist natürlich, man stellt natürlich auch an sich selbst dann irgendwie Erwartungen und denkt sich so, das ist eigentlich mein Job so. Aber man will ja dann auch mal vielleicht nicht lustig sein oder sowas. Ne? In der Tat, ja. Ich bin auch in meiner Gruppe Freunde nicht immer der Lustigste. Hm. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Also. Wer ist der Lustigste? Jules? Ach, Jules ist toll. Stefan Raab. Stefan Raab ist wahnsinnig lustig. Stefan Raab ist privat auch nicht der Lustigste. Also Es geht nicht immer einher. Johann König ist auch ein sehr in sich gekehrter, reflektierter. Aber dem atmet man es ja. Weil er halt nicht so auf der Bühne auch nicht so ist, dass er, hey Leute! Das ist ja. Gags! Ich glaube, viele Comedians sind im echten Leben gar nicht immer. Weil viele sind schüchtern, die dann. Ja, die haben Defizite. Man sagt immer, die haben Defizite. Ja, die einen Kick suchen. Ja. Auch wenn du auf der Bühne bist, wenn du auf einer Party bist, hast du ja immer die Wahl, bin ich jetzt extrovertiert oder nicht. Auf der Bühne hast du diese Wahl nicht. Und deswegen bist du gezwungen, dahin zu gehen, wo es eigentlich wehtut und holst dir, tankst dann da. Und Leute hören dir zu, die müssen dir zuhören. Sonst die haben dafür gezahlt, dass sie dir zuhören. Die haben dafür gezahlt, das ist schon eine ganz gute Situation eigentlich. Ich würde sagen, Therapie ist die beste oder halt auch die schlimmste. Du kannst einen Therapeuten dafür bezahlen, dass er dir zuhört, oder du lässt dich sehr gut bezahlen, dass dir 1000 Leute zuhören. Ist aber interessant, ist der bessere Deal. Ist der bessere Deal. Dieses Konzept Stand-Up-Comedy als Therapie ist ja, glaube ich, haben schon viele Leute genannt, so dass man einfach so ein bisschen das von der Seele reden kann. Und also ich meine, du spielst ja auch so ein bisschen mit deinem. Also ich würde gerne ganz gerne über deine Comedy-Persona sprechen. Richtig. Weil nicht jeder. Die du dir ausgedacht hast, am Schreibtisch nicht ausgedacht. Du bist ja nicht derselbe wie auf der Bühne. Ne? Also du spielst schon. Also du bist einerseits, ich finde dich ganz interessant, weil du machst so diesen Spagat zwischen, ich bin schon der Coole, weißt du, ich kann singen, ich kann tanzen, ich kann alles, aber ich bin auch ein bisschen so tollpatschig, so, schon so ein bisschen der Schlags, ich mache mich auch zum Dummen. Also dann, ja, ich bin ein sehr, eigentlich von Natur aus ein sehr verkopfter Typ und ich hasse das, aber mir missfällt das an mir, also ich liebe immer Leute, die, kennt ihr die in den Raum kommen und dann beginnt ihre Show, also so Leute, die so, hey, und Stefan Titze zum Beispiel, Stefan Titze, aber die kriegen ja Leute oft in ihren Bann, also diese extrovertierten Persönlichkeiten, die in einen Raum reinkommen und alle, ey, was geht, und hier, Gag da, und ich habe irgendwas erlebt. So. Stalin zum Beispiel, ja, sowas. Ja, auch so einer, ja. Alle lachen sich dann darüber kaputt und ich wäre gern so und ich glaube, es gibt so ein bisschen diese Theorie, die ich verfolge, dass ich auf der Bühne das bist, so was du bin, sein was ich gerne, wäre, wie ich gerne im echten Leben wäre. So wie man auf Facebook, also Facebook-Profile sind ja kein Spiegelbild deiner selbst, sondern das Spiegelbild von dem, wie du gerne wahrgenommen werden möchtest. Ja, genau, wie Möbel. Werbung, sag Werbung mal auch Möbel. Es ist die Werbung, es ist optimale Werbung. Wie Möbel, ja? Weiß nicht, ich habe gehofft, ihr hört nicht zu. Ich glaube, Facebook ist wir einigen uns auch auf Möbel, weil es halb Sinn ergibt. So. Nee, mit Möbel kannst du dich auch ausdrücken. Die Diskussion hatten wir auch mal. Das ist schön. Das war unser schlechtester Podcast über Möbel und du referierst. Ja, deswegen ist die ganze Zeit in meinem Kopf gestickt. So. Ich weiß, daran. Du machst dich ja schon über dich selbst lustig, ja. Lass ihn doch aber nicht so ganz knallhart dann doch. So. Du bist auch in deiner, ich bin der doofe Schlags, dann doch noch. Irgendwie doch noch der Coole irgendwie so. Ich kann zu einem Grad über mich lachen, wo es akzeptabel ist, aber du bist nicht ein Louis C.K., der erzählt, wie er irgendwie seine absoluten sexuellen Rock-Bottoms hat und irgendwie erzählt hat, wie eine Frau in Tränen ausbricht, nachdem sie mit ihm geschlafen hat, weil das die schlimmste Erfahrung der Welt war für diese Frau. So weit gehst du dann doch und nicht. Und wie er so, in seiner eigenen Scheiße mit seinen Kindern liegt. Ich mir auch denke, wenn das ein Deutscher gemacht hätte, dann wäre das aber auch eine größere Nummer gewesen irgendwie. Das wäre nicht so geil gefunden worden, glaube ich. Ja, Louis C.K. ist irgendwie tragisch und ich bin wahrscheinlich, also mir würde man, wenn ich jetzt so eine Nummer machen würde, in deiner eigenen Scheiße zu liegen. Ja, das würde mir keiner, also das würde nicht, ich wüsste jetzt nicht den Anker, wie man das performt, dass das funktioniert. Ja, ich glaube, dass man da rauskommt. Dass das lustig wird, weil es einfach, ich finde, Comedy muss immer, also ich erzähle ja kaum Gags, also ich weiß nicht, ob ihr mein Material wirklich kennt, es geht wirklich nur über Wahrheit von einem bestimmten Blickwinkel beleuchtet. Also du nimmst eine Alltagssituation und die bestenfalls jeder kennt. Ein Gag, der immer funktioniert bei mir, ist, du darfst in Deutschland erst legal Sex haben. Das ist wirklich das Gesetz. Du darfst in Deutschland erst legal Sex haben mit 16. Das ist das Gesetz. Du kannst aber unter Umständen, und das ist wirklich das Gesetz, schon mit 14 mit Sex der Erlaubnis haben, der Eltern, wenn man eine schriftliche Einwilligung der Eltern hat. Ja, das ist einfach nur ein Fakt. Ja. Den sag ich so. Ja, und kriegst Lacher. Und kriegst einen Riesen Lacher. Weil du hast sofort Kopfkino, wie du irgendwie Sex haben willst und deine Mutter steht neben dir und unterschreibt einen Vertrag. Ja. Du hast sofort ein Bild im Kopf. Das, finde ich, ist die wahre Comedy. Wenn du einfach die Wahrheit in der perfekten Anzahl und mit dem perfekten Vokabular so wiedergibst, dass die Leute sagen, fuck, ist das geil, stimmt. Mhm. Das ist so mein Anspruch. So ein Jerry Seinfeld hätte das noch breit getreten dann wahrscheinlich. Also der richtige Observational Comedian hätte das dann noch, kann man es breit treten und so. Ja, Jerry Seinfeld ist natürlich in der Observation ein Weltmeister, der ist aber auch sehr breit und auch sehr massenkompatibel, weil die Wahrheit kennt jeder. Ja, ich finde Wahrheit immer lustig. Ich lache, wenn ich selber Comedians mir angucke, liebe ich Leute wie Olli Polak oder Ingmar Stadelmann, die so ekelhaft auf die Fresse hauen, wo mein Publikum teilweise, wenn die bei Nightwatch auftreten, verschämt weggucken, aber das finde ich dann geil. Weil es einfach eine andere Peergroup ist, in der du wahrscheinlich. Ja, weil ich mich selber nicht trauen würde. Ja. Also Olli Polak stand mal bei uns und sagte, ja, ich habe mir jetzt einen German Wings Adventskalender geholt, da gehen die Türchen nicht auf. Und ja, alle so. Und das war halt irgendwie vor 3 Tagen gewesen, dass das Unglück. Und ich habe mich kaputt gelacht. Kann man aber auch, dem kann man auch vorwerfen, das ist blanke Provokation. Man kann eigentlich jedem was vorwerfen. Ja. Man kann schon jedem irgendwie was vorwerfen. Du kannst jedem was, du kannst auch nicht. Jeder, der ankommt, wer sucht, der findet. Ja. Ne? Du kannst jedem, der ankommt, vorwerfen, warum er ankommt. Genau so einem, also Jan Böhmermann könnte man ja auch eigentlich vorwerfen, dass er eigentlich nur geliebt werden möchte. Also den Eindruck hat man manchmal so als Zuschauer, dass man einfach sagt so, ja, entspann dich, alles gut. Wir finden dich alle gut, genial, aber, alles cool. Aber er könnte es sich ja auch leichter machen. Er könnte ja auch irgendwie, sag ich mal, politische Meinung vertreten, die Masse vertritt. So, oder er könnte ja Dinge auch auf die offensichtliche Art irgendwie behandeln. Was er dann doch immer nicht macht, er nimmt ja dann doch oft die Position ein, irgendwie für den rationalen, über dem Problem. Oder die Metaebene der Metaebene der Metaebene. Aber, ja, genau, aber die Metaebene der Metaebene der Metaebene verwässert dann deine eigene Mitte, finde ich. Wenn du auf 3 Leveln Inception-mäßig unterwegs bist, dann weißt du gar nicht, welcher ist der Ursprungstraum. Ist es der mit dem Snowboard und im Schnee oder sind wir jetzt in dem Bus, der oft von der Brücke? Wo ist was Jan mich voll gestört hat, das ist ein Großteil der Filme dieser langweiligen Eiswüste auf Hoth quasi. Naja, dem dritten Planeten des Sternsystems Hoth. Ja, ja, Inception, furchtbar. Die Frage, die Florentin eigentlich noch stellen wollte, wir wollen auch langsam mit Stand-Up anfangen. Aha! Also wir haben beide auch Bock, mal ein bisschen wirklich, Stand-Up zu machen. Ja, schon. Also wir haben einen Termin. Hast du die Maxi Stenbauer-Folge zu Ende gehört? Ach, ja, da ich bin ja, gejumpt. Da hab ich ja... Wann reden Sie über mich? Da hab ich... Ohne Scheiß! Da siehst du, wie narzisstisch-persönlichkeitsgestört ich eigentlich bin. Noch, ja, genau. Bin ich mit erwähnt worden in dem Podcast? Doch. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, nach der Aufzeichnung haben wir noch sehr lange über bis eben. Ja. Nee, aber da habe ich 5 Minuten vorbereitet tatsächlich, einfach mal um eine Deadline zu haben, zu sagen, zu dem Termin will ich 5 Minuten haben und habe die ganz am Ende so vorgetragen, was mega uncool war, weil Maxi war schon weg. Er hat irgendwie Maxi Stettenbauer hat nicht erlaubt, dass er es macht. Also er war wahnsinnig nervös, weil er sein Stand-Up machen wollte von Maxi Stettenbauer. Ich wollte es vor Maxi Stettenbauer, damit er mir Feedback geben kann und zu sagen, so das war gut und war schlecht. Und wir dachten, das wäre lustig für einen Podcast, das auszuprobieren. Aber er hat gesagt, nee, irgendwie das würde dir eh nichts helfen, das musst du vor Publikum machen. Hat es abgelehnt, was ja auch in Ordnung ist. So, und dann habe ich ganz am Schluss nochmal die 5 Minuten gemacht, um es zu machen. Ist natürlich vor einer anderen Person, die irgendwie auf die Uhr guckt und weg will. So ist halt natürlich nicht ganz so die nee, war nicht so geil. Aber nee, also um darauf zu wir haben jetzt auch einen Termin in einem Open Mic in Köln. Und, welcher? Kunst gegen Bares? Oder wo Boing. Sei im Boing. Im Boing Club. Das Einzige, was wir bekommen haben. Es war der Blick. Sorry, aber viel genau, Spaß und okay, ciao. Okay. Also, ja, das ist eine sehr laute Kaffeemaschine, die bei Boing immer in die Sets. Okay. Ja, vor allem ist auch immer so dieser sympathische Feedback-Ton, der die ganze Zeit kontinuierlich durchs Mikro läuft, wo man denkt, die ganze Zeit, fuck. Aber DJ, der immer, don't drink and drive. Ja. Nee, aber wir wollen genau, wollen Sie? 2 Bier? Und manchmal viel zu laut. Einfach. Ja, dann erzähl doch mal, was sind denn eure Gags? Wo habt ihr denn schon irgendwas? Also, erzähl doch mal eine Beobachtung, die du hattest. Ich finde ja Beobachtungen immer spannender. Du siehst aus wie Matthias Oppenhövel, jetzt fällt es mir auf, oder? Ja, sehr gut. Tatsächlich? Weiß ich nicht, hat noch nicht jemand gesagt. Nee? Als Nils Buckelberg hier war, hat man mir gesagt, ich sehe aus wie Nils Buckelberg. Es ist immer, glaube ich, die Person. Ich glaube, Nils Buckelberg sagt jedem Menschen, dass er aussieht. Ich glaube, Nils Buckelberg. Man sieht mir sehr viel. Er hat einfach keinen Spiegel. Man sieht mir, glaube ich, mehrere andere Leute. Aber Oppenhövel doch, tatsächlich, ja. Weil die Brille trägt. Ja, wahrscheinlich, ja. Und die schwarzen Haare. Mehr ist es nicht. Also, Gags. Her damit. Ich fange mal an. Also, ich habe, als ich einfach Stand-Up schreiben wollte, mal zum ersten Mal so ein paar 5 Minuten. Die ersten 5 Minuten sind ja immer sauschwer, die zusammenzustellen. Schwer, ja. Da habe ich mal einfach aus Spaß, weil ich dachte, vielleicht bringt es ja einen Gag, bei Google angegeben, was man machen sollte, wie man am besten Stand-Up schreiben sollte. Okay. Und da gab es dann eine Liste, wo 3 Gründe genannt wurden, wie man Stand-Up schreiben sollte. Und der erste Grund war, der erste Weg war, sei lustig. Der zweite Weg war, respektiere das Handwerk. Und der dritte Weg, was für mich sehr interessant war, weil ich jetzt zum ersten Mal was machen wollte, war, benutze niemals neues Material. Ja, und das wäre der erste Gag. So wollte ich quasi einsteigen. Ach so, aber ist ja, da dachte ich mir, ist gar nicht so eine schlechte Beobachtung. Aber es ist natürlich eine sehr spezielle Beobachtung. Ja, weil man muss halt ja so, schon. Man spielt mit der Situation, dass man gerade zum ersten Mal auf der Bühne ist, dass man zum ersten Mal Stand-Up macht. Das verwurstelt man da gerade. Man verwurstelt die Gunst des Moments, dass man zum ersten Mal auf der Bühne steht mit dem Gag. Und man macht einen Gag, der neu ist, obwohl der Gag impliziert, dass man. Was sagst du? Rausschmeißen oder behalten? So als Opener. Knallhart. Als Opener ist natürlich. Ja, es ist natürlich Selbstreferenzialität. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, die Leute. Hassen das. Also ich bin immer ein Riesenfan davon, erstmal rauszugehen und sagen, hallo, ich bin. Und irgendeinen lockeren Gag. Wahrscheinlich immer zum Namen. Viele fangen an und sagen, mein Name ist so und so und so und so und so und haben dann dazu einen Gag. Mario Barth. Beispielsweise. Okay, warte, dann lass, kann ich einen sagen? Ja, klar. Okay. Der erste Gag, mit dem du angefangen hast. Nee, ein anderer. Hallo, mein Name ist Florentin Will. Ich bin Stand-Up-Comedian. Ich bin hier, um Sie zum Lachen zu bringen. Jetzt schon eine Eins. Wenn Sie nicht lachen, haben Sie umsonst bezahlt. So, los geht's. Also, ich tue mir immer recht schwer auf Dates. Weil ich immer nicht genau weiß, irgendwie, wie wird sich die Beziehung entwickeln. Ne? Man will ja immer wissen, mag mich die Frau jetzt, aber sie soll mich ja auch mögen, wenn ich mich verändere. Ne? Ich will ja ein bisschen gucken, wie kann es in der Zukunft aussehen. Deswegen mache ich immer Folgendes. Ich bringe immer die gleiche Hose 5-mal mit in unterschiedlichen Größen. Und jedes Mal, wenn ich aufs Klo gehe, ziehe ich eine etwas kleinere Stufe an. Einfach, um zu sehen, will die Frau auch noch was mit mir zu tun haben, wenn ich fetter bin. Sodass ich während des Dates immer fetter bin. Vielleicht schwer zu verstehen, glaube ich. beide so... ganz kurz. Nein, also die Grundidee ist... Wenn du zwei Booster in Tussan hast... Lass mich doch mal erklären jetzt. Nein, ich arbeite nur inhaltlich daran, das war jetzt eine Performance. Nicht. Also die Idee ist, dass du auf den Dates ganz oft dieselbe Hose mitnimmst, in unterschiedlichen Größen und dann alle halbe Stunde eine etwas kleinere Hose anziehst, damit es so aussieht, als würdest du während dem Date immer fetter werden. So. Hat auf jeden Fall einen absolut hohen Identifikationsfaktor mit dem Publikum. Ich glaube, das ist eine Situation, die kennt jeder. Die hat jeder mal gemacht und... Also ich jetzt als jemand, der immer ein Wir-Gefühl etablieren möchte. Ich habe wahnsinnige Schweißausbruch. Das ist so ein fucking Stress. Auf die Bühne zu erzählen, auf die Bühne zu kommen und Gags zu erzählen, ist so eine komische, weirde Situation. Vor allem, ich habe mich auch da schon zweimal versprochen. Ich habe die unwahrscheinlichen Ereignisse war so eine Sketch-Comedy, die wir produziert haben, wo ich auch im Ensemble war. Und da war es Casting und da sollten wir so eine kleine Szene spielen. Und ich hatte wirklich, jeder hatte so einen kleinen Abschnitt. Und ich hatte einen Abschnitt mit einer Pointe. Und ich habe genau das Wort, das die Pointe war, beim ersten Mal versprochen. Ja, und dann, okay, nee, wir machen die Szene nochmal. Beim zweiten Mal habe ich genau das gleiche Wort auf genau die gleiche Art nochmal versprochen. Und dann war es lustig. Wo ich mir dachte, nee, aber überhaupt nicht lustig, also, weil natürlich die anderen nicht gelacht haben, weil sie den Job selber haben wollten. Ja. So, wo ich mir dachte, okay, ciao, ich bin raus hier, so, macht's gut. Ich bin dafür einfach nicht gemacht, weil dann immer genau das Wort, das man haben will, nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Lass mich einen anderen Gag machen, über den wir schon mal gesprochen hatten. Also. Es ist halt der etablierende Moment zu sagen, ich habe 5 verschiedene Hosen und jedes Mal bei einem Date, das ist halt, ich glaube... Das ist schwer nachzuvollziehen, ja. Ich weiß nicht, ob ihr Christian Kokohl kennt? Nee. Das war ein sehr stranger, weirder Comedian aus Krefeld, der ähnliche Setups immer hatte. Der hat einfach völlig verrückte Setups, ist also die Situation, die Etablierung der Situation immer hatte, wo keiner was mit anfangen kann. Aber er hat das so lustig erzählt, dass das auch wieder funktioniert hat. Also das kann, wenn das sein Stil ist... Dass du merkwürdige, ey, kennt ihr das, wenn man bei einem Date hat und 5 Lass mich noch einen versuchen. Aber nicht, was kompliziertes wieder, wo man nachdenken muss. Ich stand letztens an der Ampel und ich glaube, die Situation kennt jeder. In jeder Gruppe, die an der Ampel wartet, gibt es immer diesen einen Typen, der an dem Ampeldrücker rumdrückt, obwohl da überhaupt kein Knopf ist. Die Ampel läuft automatisch, aber es gibt immer einen, der drückt auf der Ampel rum, versucht aus jedes Element irgendwie durchzudrücken, ob man da irgendwo einen kleinen Schalter aufgehen machen kann, wo man noch ein Ampelmännchen freischalten kann. Drückt er überall rum und also wirklich, er drückt da rum, obwohl es da nicht mal irgendwie einen Knopf gibt, auf den man drücken kann. Also falls ihr ungefähr wissen wollt, wie mein erstes Mal lief, genauso. Das war okay. Das war gut. Dankeschön. Sieht gut. Nicht zu lachen. Kein Lacher, kein Aber das sind Comedians. Comedians lachen nicht. Comedians sind nur so, funktioniert, funktioniert nicht. Das war mir auch so unangenehm, als ich zum ersten Mal im Boeing war. Das ist so uncool, das zu sagen. Das ist so uncool. Aber da war ich zum ersten Mal da, weil irgendwie Kumpel hat zum ersten Mal Stand-Up gemacht. Ja. Und danach war dann irgendwie so ein Get-Together der Comedians, course, die da aufgetreten sind. Das könnte ich nicht. Und, ist so, und ich bin halt da geblieben, weil ich mir dachte, ich frage mal nach einem Termin. Ja. Und es war so unangenehm, weil ich bin auch so ein Typ, ich will dann einfach da auch abliefern. Denk mir, das sind Comedians, du willst hier was machen, da musst du auch lustig sein da jetzt. Und die lachen einfach nicht. Das ist so unangenehm, damit komme ich überhaupt gar nicht klar. Comedians lachen nicht, ne. Das ist so unangenehm. Comedians haben auch einen absolut schlimmen Galgenhumor und Backstage mit Comedians ist es... Ich hab immer Comedians hören gesehen, ziemlich anstrengend, ja. Ja. Aber ganz kurz, der war okay, damit kann man was machen. Der war lustig, weil es erstmal die Situation anspricht, die jeder kennt. Jeder kennt den Typen an der Ampel, ist genau der gleiche Typ, der mehrmals die Aufzugtaste drückt, wo man sagt, kommt der Aufzug jetzt schneller, wenn du dreimal drückst? Oder, der auch im Pokécenter immer zu oft auf A gedrückt hat. Im Pokécenter, weil man schneller unten die Leiste, ja, absolut. Nicht schlecht. Oder der beim Auto, bei der Gangschaltung immer... Oder wenn eine Frau vergewaltigt, ganz versucht, sie zu erdrosseln. Langsam aus dem Kreis gedrückt. Kennt ihr das? Kennt ihr das, wenn man eine Frau vergewaltigt? Und das Jesus, nein, Jeff! Das wollte ich mal unbedingt. Ich wollte unbedingt mal ein Stand-up machen mit. Kennt ihr das? Weil jeder fängt ja an mit. Ja, klar, kennt ihr das. Und dann sagen wir völlig. Kennt ihr das, wenn man ein Babywelpen so quält, dass er dann so laut weint und irgendwann dann nicht mehr weint, weil er seine eigenen Schmerzen nicht mehr ertragen kann und dann. Und lieber gestorben ist? Mach das doch mal. Ich glaube, da könntest du dem dem Luke Mockridge-Publikum mal irgendwie echt den Finger zeigen. Wollte ich sagen, ja, 500.000 Facebook-Likes weniger, aber Jan Böhmermann wird es feiern. Ich finde das mal lustig. Ich finde das immer lustig, wenn du das machst. Du könntest ja auch sehr gut mit deiner Persona brechen, glaube ich. Vor allem, wenn du gerade in so einer Phase bist, wo du nicht genau weißt, wo du hin willst, ja, ist, glaube ich, ganz geil, mal so ein bisschen rumzuprobieren und zu merken, welches Publikum hast du nur wegen der Gummibärchen-Gags, Gummibärenbande-Gags. Ja, wahrscheinlich viele. Ja, aber wenn du die loswerden willst, geht das, glaube ich, sehr einfach, indem du sagst, habt ihr schon mal Hundewelpen gequält? Hä? Ja, ich hab das mal auf YouTube gemacht. Wir haben mal so ein YouTube-Video, das kam furchtbar an. Das war so ein, wir haben eine Top-10-Verarschung gemacht. Kennt ihr diese ja, Top-10? Ja. Und wir haben gemacht 10 Dinge, die jeder kennt. Auf Platz 10, Tisch. Auf Platz 9, Tischkante. Auf ja, Platz 8, Tischbein. Zu wörtlich genommen, ja. Mhm. Und dann haben wir noch als extra Rubrik 10 Zahlen zwischen 1 und 10, die jeder kennt. Auf Platz 10, die 8. 4. Auf Platz 9, die 9. Auf ja, Platz 8, die 4. Und das kam furchtbar an. Das waren die Leute, also deswegen sage ich, dieser okay, Meta-Ebenen-Humor, den Leute feiern, die selber in den Medien, also man kann entweder, man macht Comedy für DWDL oder man macht Comedy für den Rest von Deutschland. Und ich glaube, diesen Spagat muss man sich irgendwie, muss man sich erlauben oder man findet wirklich einen goldenen Weg in der Mitte. Mhm. Also ja, DWDL ist auch sehr spannendes Thema. Fand deine Serie sehr gut. Ja, finden mich aber ja, scheiße. Tatsächlich. Aber ja, aber die fanden jetzt mich scheiße. Jetzt nicht mehr. Meinst, ja, jetzt lieben die dich. Ich glaube, DWDL schreibt mich immer in den Keller. Das ist aber du spielst bei der Serie nur mit, oder? Du bist da nicht, oder bist du da auch als Autor? Ich schreibe da. Schreib ach, da okay, mit, ja, cool, schreibst mit. Aber nicht also im Team? Oder ja, ja. Also das schreibst du dann einzelne Folgen oder ist es dann so ein Writers Room? Es ist ein Writers Room und es macht Ping-Pong. Und am Set. Die Poaten ja, hey, es ist Spitballing. Wir spitballing. Bis um 3 Uhr nachts noch wir drehen. Wir da und hey, das ist okay. Das ja, ist it's cool. It's business. Und ja, irgendwann möchte ich aber auch mal schreiben. Also mein großer Traum ist es irgendwann mal mit hast du schon ein Buch geschrieben? Ja, ein Buch geschrieben, tatsächlich. Ja. Innerhalb von 3 Wochen. Das war geil. Mathe ist ein Arschloch. Ja. Und es ist, wir sind so gut vorbereitet. Habt ihr es mal gelesen? Nein, ich hätte es euch mitgebracht. Es ist tatsächlich lustiger, als man es von mir erwarten würde. Wirklich. Weil das ist Selbstironie. Ja. Da ist so der ironische ja, ja, ja. Wir haben ihn herausgekitzelt. Ihr habt ihn rausgekitzelt. Ja. War auch sehr arrogant, aber... Jetzt aber raus. You created a monster. Das ist ein wunderschönes Zitat aus einem Eminem-Lied von der zweiten Platte. I created a monster, because nobody wants to see Marshall no more. They want Shady. Mhm. Und, du brauchst einen Shady vielleicht. Wenn ich besoffen bin, dann rede ich sehr oft über dieses Eminem-Zitat, weil manchmal fühlt man sich so, dass man weil manchmal fühlt man sich so, dass man vielleicht ein Monster kreiert hat. Oder kreieren möchte. Oder? Ja. Oder auch mal, du warst bis jetzt immer der Gute, vielleicht willst du auch mal der Böse sein. Ja. Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter. Engel links, Teufel rechts. Rechts nimm dir die Frau. Ah, oh, jetzt kommen wir hier, jetzt haben wir hier. Du willst sie doch auch. Du willst sie doch auch. Wir haben das gesungen bei Nightwash. Das Publikum konnte zu 100% ja, des Textes. Alle, jeder kannte jedes Wort in diesem Lied. Ja. Aber das geil, ist tatsächlich, muss ich auch mal sagen, das war einer meiner Momente, wo ich mich noch nie so cool gefühlt habe. Ich glaube, es war das dritte Mal, dass ich beim Neo Magazin war und das noch hier in dem kleinen Studio. Ich total verschüchtert, Angst, glaube ich, habe keinen einzigen Satz mit Jan Böhmermann gewechselt zu dem Zeitpunkt und komplett verschüchtert. Und dann irgendwie, Jan war kurz vorm Warm-up und dann waren wir alle noch in der Regie irgendwie, so alle Vorbereitungen, Publikum war gerade ja, da, man hört es tuscheln und so. Und dann irgendjemand, ich weiß nicht, ob es Jan war oder so, fängt an. Es ist 1996. Und langsam, Stück für Stück, fängt jeder in der Regie an mitzusingen. So, weißt du, wie man das nennt? Den kleinsten gemeinsamen Nenner. Das ist Nenner, der Luke Mockridge-Moment. Das ist der kleinste gemeinsame aber, ja, Nenner. Und das ist das Wir-Gefühl. Und dieses Gefühl kriegt man bei mir 2,5 Stunden auf der Bühne, wenn man sich... Dort und überall. Ihr habt das gesehen? Nein, wir können jetzt nicht... Nein, wir können, das geht nicht. Aber ihr habt den Stand-Up gesehen und diesen Moment, wo ich das singe und das Publikum das komplett mitsingt, begeistert und mitklatscht, war das, wo ihr denkt, oh, das ist aber ein bisschen billig? Oder ist es erst billig, wenn man die Karriere gesagt, in dem Verlauf ich erst ich habe Gänsehaut und Ständer bekommen. So. Aber ich dachte, es ist ein bisschen billig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil ich mir dachte, so von wegen... Das aber ich jetzt auch noch hinbekommen. Aber, so, ist, das nicht, will, aber ist, das nicht ein, ist das nicht ein Lied, was jeder kennt, aber woran bestimmt man 10 bis 12 Jahre nicht mehr dran gedacht ja, hat? Aber ich und auf einmal wird eine Synapse freigeschaltet. Ja, das, und ist halt das ist Unterhaltung, aber ja, einfach. Aber ich will Comedian sehen, der Dinge macht, die ich nicht hinbekommen hätte. Ich will, dass er Pointen präsentiert, auf die ich nicht gekommen wäre. Dass er fuck, Alter, da wäre ich auch gern drauf. Ja, kommen. Aber das ist, weil du auch im Business bist. Weil du ja, auch jetzt auf die Bühne ja, möchtest und weil du Comedians sehen möchtest, die dich überraschen. Aber ich denke mir, als Konsument, aber ich denke mir, es ist ja nicht schwer, diesen gemeinsamen Nenner zu finden. Ich kann ja auch auf die Bühne gehen und sagen, ey, Montage, Alter. Oder gibt's was Nervigeres als Montage? Und du hast sofort einen Applaus. So, wo ich mir denke, das kriegt jeder hin. Das dann, kriegt jeder hin. Ja. So, oder noch nicht. Vielleicht ist da auch eine Kunst dahinter, die ich einfach nicht verstehe. Oder vielleicht aber wirkt es einfach so einfach. Ja. Das ist nämlich auch eine große Kunst. Genau. Wirkt es deswegen einfach. Deswegen kommt Simon Desue zu uns in den Waschraum. Scheiße, jetzt habe ich den Namen gesagt. Oh. Der piept in den Namen drin. Booster. Nach dem dritten Booster hat das dann doch. Ah, fuck. Der Pieper, den ihr eben nach Simon Desue gehört habt. Deswegen kommt er in den Waschsalon, denkt, er kann's und fällt damit auf, weil es eben nicht so einfach ist. Können wir das Gespräch nochmal führen, nachdem wir unsere ersten 5 Minuten hatten vielleicht? Also vielleicht sollten wir... Wir nehmen die ersten 5 Minuten noch auf und können sie dir schicken, dass du vielleicht ein kleines Feedback gibst, weil wir brauchen, glaube ich, jede Hilfe, die wir kriegen können. Vielleicht wollen wir uns einfach bewerben dann für Nightwash irgendwann mal. Ja, wir sollten vielleicht erstmal ein bisschen üben. Wer hört uns eigentlich? Meine Mutter und seine Tante. Gibt's Aufrufzahlen? Ja, gibt es, aber wir haben keine Ahnung, was hier zu bedeuten haben. Wir haben viel Twitter-Traffic. Wir haben 1400 Follower auf Twitter. Wir hatten aber im September, was auch immer das heißen mag, 300.000 Aufrufe. Ja, aber man weiß nicht, man weiß auf unserer Seite. So. Wir kriegen immer Statistiken vom Server und haben keine Ahnung, was es ist. Da stehen irgendwelche wahnsinnig großen Megabyte-Zahlen und Aufrufe. Aber wir wissen nicht, sind es irgendwelche Spam-Accounts, ist es iTunes, die auf die Seite zugreifen. Ja, aber vielleicht sollten wir es einfach mal KitKat schicken zum Beispiel und sagen, wir würden auch KitKat-Werbung machen. Wie kommen wir an einen KitKat-Deal ran? Oder Booster, müsste ein Booster reichen. Diese ukrainische Firma, die gefährliche Drinks macht. Das würde es auch schon reichen. Müsste in die Hölle reisen, um Nestle. Du kennst einen guten Eingang, glaube ich. Absolut, ja. Luxman. Über das TV Total Studio. Kennt ihr diese Hebebühne, die hochgeht? Das ist der Eingang zur Hölle, wo Rappen mal hochkommt. Ja. Mhm. Ja. Nimmt man die auch? Nee, als Comedian geht man dann von rechts, kommt man rein. Richtig. Recht, über die Treppe. Und mein erster TV Total Auftritt war unglaublich. War der auch scheiße, wie alle anderen Comedians? War der auch scheiße, Versagen wie deine anderen Auftritte? Nee, aber der war tatsächlich ganz okay und hatte danach 6.000 Likes, okay. Was dann so unglaublich war. Und 6.000 Gummibärchen-Fans. Nee, da habe ich über die Schule gesprochen. 6.000 Schüler. Ja. Sie sind da draußen. und mein schlimmster Gedanke war, fall nicht die Treppe runter. Das war das, was in meinem Kopf war. Fall nicht. Ja, der Jennifer Lawrence-Moment. Aber da hättest du vielleicht 8.000 Follower gehabt. Irgendwas ist Jan Böhmann, der gerade auf seinem Firmen-Longboard da den nach Hause fährt. So ein Startmikro kommt hier hochgefahren. Oh, ich hätte fast den Longboard-Führerschein-Gag gemacht. Ich hasse ja Running Gags. So. Das ist auch so ein Ding. Ich meine, wir sind arrogante Arschlöcher. Das ist wahr. Deswegen so diese ganzen einfachen Dinge aus so Running Gags. Wir haben zwar im Podcast einige, aber es ist immer... Es ist so einfach irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe dann... Running Gags sind einfach? Ja. Ja, gut. Ich glaube, es gibt. Man kann ja, weißt du, jetzt zum Beispiel, wo ich sagte, Jan Böhmermann macht seinen Longboard-Führerschein. So. Weißt du, das ist ein Running Gag, der kommt ständig. Bei jedem Neo-Magazin-Posting kommt ständig diese ganzen Gags. Ja, aber ist ja dieses Repertoire, was du dir irgendwann. So, irgendwann, glaube ich. Ja, aber es ist halt auch irgendwie so. Weil du musst das Rad aber auch nicht immer neu erfinden, ne? Wenn die Leute lachen, hast du meistens recht. Na, boah, das weiß ich nicht. Aber das ist halt so deine Philosophie. Na gut, aber wenn, also demnach wäre Hitler ja auch dieses Whatever works. Staatsmann, weil alle gesagt haben, die Nazi-Keule, die Eva Herrmann, die Nestle-Keule, jedes Argument kannst du mit Hitler kaputt machen. Wenn man das irgendwie dreht, man kann alles immer drehen und wenden. Ich glaube, es gibt immer eine Käse. Aber ganz kurz zum Beispiel. Ja. Kennst du diesen Pickup-Artist, The Devil Method? So nee, aber ich weiß, was Pickup ist. Er darf nicht, glaube ich, nicht Pickup sagen. Ich weiß es nicht. Nicht schlecht. Comedy Fire! Beim Sturm kommt der erste richtig gute Gag. Nicht schlecht, war echt gut. Showende. Ja, ist doch Showende. Können wir jetzt vorbei? Wir können jetzt Werbung machen, die Leute würden dranbleiben. Jetzt hören sie 3 Minuten Kickup-Werbung. Unser Musik-Act kommt jetzt. Und über den machen sie alle lustig, weil der ist ein absoluter Douchebag und hat total beschissen. Wo weiß ich auch nicht mehr, wo wir waren. Pickup-Artist. Ich wollte gerade anfangen mit Pickup-Artist. Mach den Running-Gag, mach den Gag nochmal. Dann ist Stefan Titz ist wiederhol ihn. Stefan Titz. Der mit dem Pickup-Gag. Ja. Genau, wiederhol ihn. Und der sieht immer total scheiße aus, hat total beschissene Kleidung. Und der hat ein Video gemacht und hat gesagt, ich suche meine Kleidung nicht selber aus. Ich gehe zu einer Frau und sage, was gefällt dir an Männern und kleide mich an. So, mir ist es scheißegal, was ich selber anhabe. Mhm. Hauptsache, es funktioniert bei Frauen. Der hat also diese ganze knallharte Whatever-Works-Strategie. Und der sieht natürlich total scheiße aus. Und der hat so einen Kragen, den er nach oben gestellt hat. Aber und so ein offenes Jackett. Und wo du denkst, ey, welche Frauen sind das denn eigentlich, die sowas mögen? Aber der hat einfach keinen eigenen Stil, der hat einfach nichts, wo er sagt, das ist sein, sondern er lässt sich komplett von äußeren Umständen liefern, von den Frauen, die sagen, was funktioniert. Hey, der gibt den 5 Parfums, sagt, welches magst du am liebsten und das trägt er, egal ob es ihm selber gefällt oder nicht. Und das funktioniert? Das funktioniert für ihn total gut. Alle machen sich über ihn lustig, weil er total scheiße aussieht, aber in seiner Welt, in den Frauen, die er haben möchte, funktioniert es total gut. Also er reißt damit Frauen auf. Er reißt damit Frauen aus, ja, aber fake. Das ist für mich so die meisten Pickup-Artists auf YouTube sind fake. Ja? Ja, ja, Florian fällt sehr oft auf solche Maschen rein. Ich bin abhängig von diesen. Hast du auch dem Lumbo Bumbo 500 Euro nach Ghana überwiesen, damit ja, weil er Sohn eines Prinzen ist? Habe ich verdammt nochmal. Ja, aber wenn es einer von den Typen, der mir den Frauen zu, schreibt, auf Pornoseiten, die ihm dann schreiben. Live Jasmine. Hast du schon mit livejasmine.com gewebcammt? Klar, das ist meine beste Freundin. Wir schreiben. Ja, aber das ist, finde ich, so ein Beispiel von, so kann Whatever Works auch nach hinten losgehen. Wenn du dich nur von anderen Einflüssen lenken lässt und nur denkst so, oh, was Lacher generiert, das funktioniert, dann kannst du auch irgendwann, verlierst du deinen eigenen Stil, deine Persönlichkeit und bist ein Clown. Das haben viele Comedians, diesen Weg haben auch viele, das ist immer so, ich mache jede Sendung, ich hüpfe in jedes Panel, ich moderiere alles, ich mache alles, ich drehe jetzt einen Film. Also viele Comedians haben den Weg gegangen und verwässern an ihr eigenes Profil. Also man muss sich immer wieder die Frage stellen, wo will ich hin, wofür will ich eigentlich stehen? In der Karriere, aber auch im Leben. Ne? Also ich glaube, Mensch, als heranwachsender Mensch. Ja, weil du gerade gesagt hast, wer Lacher kriegt, hat recht. So, aber es gibt auch für dich wahrscheinlich Momente, wo du sagst, das würde jetzt funktionieren, aber mache ich nicht, weil... Ja, bestes Beispiel, du sitzt in einem Theater, spielst ein Solo und jemand wirft eine Flasche um. Wenn du in dem Moment sagst, boah, das ist aber eine harte Kontaktlinse. Verdammt, ja. Aber Jan Böhmermann macht den Gag 1:1 genauso. Ja, und der funktioniert jedes Mal. Doch. Und ich mache wenigstens, oh, das ist aber eine riesen Kontaktlinse, sitzt Mesut Özil im Publikum. So, der Luke Mockridge Spin. Der Luke Mockridge Spin. Bei Florentin wäre es ein Wal. Tiergags. Ja. Ey, mittlerweile machst du meine Gags schon besser als ich. Wie hat sich dieses Gespräch entwickelt? Weil wir uns einfach umkrempeln. Aber ich glaube, der große Unterschied zwischen Comedy-Autoren und Comedians ist, dass bei euch geht es um den Inhalt und bei uns geht es mehr um die Präsentationsform. Also du kannst den schlechtesten Gag der Welt so genial performen, dass die Leute am Boden liegen. Du kannst aber auch den besten Gag so kacke performen. Ja, und bei euch ist es halt, bei euch ist Papier. Ja. Eure Welt ist das Papier und unsere Welt ist halt die Bühne. Und das ist so ein bisschen der Spagat, dass ihr vielleicht einen anderen Anspruch habt als jemand, der auf der Bühne steht. Wir haben ja auch keine Ahnung. Also wir standen ja noch nie auf einer Stand-Up-Bühne. Wir wissen ja nicht, wie hart es ist. Und natürlich sieht es immer einfach aus. Wir denken uns, ah, macht er da seinen Sailor Moon-Gag. Easy, er singt Green Band, dann machen lacht es. Simpsons Team. Deswegen ist es natürlich immer schwer zu sehen. Aber da musst du halt dann auch selber wissen, wo du hin willst. Ne? Aber Mit der Frage beschäftige ich mich jeden Tag. Also diese Selbstreflexion und was will ich eigentlich? Und diese Angst, ne? Also ich glaube, Zukunftsangst hat glaube ich, jeder in dem Geschäft, dass man sagt, vielleicht ist das mein Peak, vielleicht kommt ein Peak noch. Du hast ja nichts gelernt. Ich habe fertig studiert. Ach cool, was? Ich habe Medienrecht und Kommunikationswissenschaft studiert. Irgendwas mit Medien. Ja, in der Tat. Das Klassische. Aber ich wollte jetzt eigentlich... Jetzt könnte ich einen Taxi-Gag machen zum Beispiel. So. Ja. Jetzt könnte ich Taxi... mache ich nicht. Das ist dein gutes Recht. Ja. Als Medienjurist sage ich, das ist dein gutes Recht. Ich wollte eigentlich Medienanwalt werden, ja. Medienanwalt? Ja. Da hatte ich irgendwie Bock drauf. Fällt mir kein Gag zu ein. Nee, ne? Kennt ihr das, wenn man Medienanwalt sein will, aber möchte, dann aber Superstar-Comedian wird, der Groupies flach legt und sehr viel Koks? Kennt ihr das? Legst du wirklich Groupies flach? Ich bin 26 Jahre alt, ich wohne in Köln, ich bin Single und ich gehe gerne aus. Rest müsst ihr zusammen. Wie macht man das? Aber kommen die Groupies auf dich zu oder kommst du auf die Groupies also zu? Also Groupies ist ja erstmal, sind ja Frauen, die Backstage kommen und die man dann zu Hardrock. Wie kommen die Backstage? Ja, also Backstage kommen die einfach sind verdammte Creeps, die durchs Fenster. Aber kommt man da einfach rein? Also, oder sind die schon auch im Business irgendwo? Comedy ist jetzt auch nicht so das sexy Business, wo die aufgetragen sind. Big, nein, das ist ja nicht der, bin ja nicht der Wu-Tang-Clan. Ich glaube, es gibt sie, also ich habe Backstage noch nie eine Frau, außer meine Freundin, da zu der Zeit habe ich Backstage meine Freundin weggenagelt, aber mit ihr Sex gehabt, aber so Groupies irgendwie da weghauen, das habe ich noch nie gemacht. Im Nachtleben natürlich passiert das. Das sind aber dann keine Groupies, das sind Leute, die man dann kennenlernt, aber das ist ja ein One-Night-Stand, wenn man irgendwie im goldenen Schuss war oder im Sixpack. Bist du froh, weil du eben meinst, du kannst auch nicht gut auf Leute zugehen, also in Party, so in so einem Privatleben, bist du deshalb auch dankbar, so berühmt zu sein, weil es einfacher fällt, Leute kennenzulernen? Ich hatte eine Pause, ich habe mir selber eine Pause gegönnt im Sommer von 6 Wochen, dass ich gesagt habe, ich möchte 6 Wochen keinen einzigen Auftritt, keinen Termin, weil ich echt sehr, sehr kaputt war von dem vielen KitKat drehen und Geld zählen und hatte dann 6 Wochen keinen einzigen Drehtag und keine einzige Show gehabt und wollte eigentlich nach Bozen wandern gehen in die Berge, um mich selber irgendwie so ein bisschen zu finden und meine Mitte. Bin aber tatsächlich dann in Köln geblieben und habe mich dann nach ein paar Wochen jeden Tag feiern weil mir, und das habe ich dann später erst rausgefunden über mich selber, weil mir der Applaus fehlte. Also das, mir fehlte ja. der Applaus. Und, yeah, da ist er! Und die Bewunderung, die du mit Liebe verwechselst. Ja, und die Bestätigung halt auch. Die Bestätigung. Das ist was Objektives. Klatschen ist Objektives. Das war dann Entzugserscheinung. Und deswegen bin ich ins Nachtleben, habe ich mich ins Nachtleben gestürzt. Und Leute kamen, du bist doch der von mit den 90ern, ne? Mega geil, ja. Komm. Und da, das war dann quasi mein Applausersatz. Und das dafür haben wir Twitter. Ja, Twitter ist für mich, also diese Leute, die auf Twitter so rum, also ich verstehe das, ich verstehe es nicht. Nee, es ist einfach, es ist auch eine Plattform, wo du Applaus abholst. Da kriegen wir halt auch Applaus. Ne? Wir kriegen halt Sterne und Likes, das ist halt unser Applaus. So, weil wir halt überhaupt nicht unter Leute gehen. So. Ja, deswegen sind wir noch erbärmlich auf gewisse Weise. Ja, aber seid ihr Kellerkinder tatsächlich? Ja, geht so. Ja, absolut. Ich gehe zumindest nicht aus. Ja, tatsächlich? Wart ihr beliebt in der Schule? Ja, würde ich schon sagen. Da habe ich in einer Band gespielt und so. Da war ich auch. Beliebte. Wie hieß deine Band? Binky sagt Buh. Meine hieß Sprengstoff. Einfach mal Binky sagt Buh googeln, ne? Ja. Ihr habt noch einen MySpace-Account. Ein paar ganz schöne habt ihr noch einen MySpace-Account? Ja. Mit sehr vielen animierten GIFs. Ja. Ich habe auch so einen Under Construction-Account. diesen geilen. Super. Und die drei Phasenflamme. Ja. Genau. Nee, habt ihr für Musik gemacht? Punkrock. Ja, wir auch. Ja. Wir haben so viele gemeinsame Nenner. Die alten Bands, weißt du, die Classic-Rock-Bands, Sum 41, Blink-182, Green Day. Die alten Classic, so, ja. Classic-Rock-Tunes. Ja, here we go, wir haben Flo und die komplett verloren. Yeah, yeah. How You Remind Me. Du bist kein Rocker, oder? Nee, gar nicht. Flo und Thema, jetzt muss man so sagen, der war vor ein paar Tagen in so einem Musik-Podcast, wo man seine eigenen Playlist mitnehmen kann und so. Yeah. Ganz geiles Konzept eigentlich. Und er hört nur Schwachsinn. Also wirklich so Elektronik, also billigen Elektronik, so wo man denkt, ja gut, das kann ich auch noch. Wo ich mich frage, warum hast du bei Comedy so Ansprüche und willst was hören, was du nicht selber könntest, hörst aber Musik, die du selber machen könntest. Hörst du 12 Ton oder was hörst du? Nein, Musik. Ich glaube, ich höre ganz normale Musik. Aber für dich ist alles, was Elektro ist, automatisch irgendwie billig. Nein, aber ja, hau mal ein paar Bands raus. Kennt man, glaube ich. Vielleicht kenne ich die, so kennt man die nicht? Bonobo, Moderat, Bonobo Quantic, sowas halt in der Richtung. Quantic kenne ich nicht. Geil, das ist wie so eine unangenehme Ecke jetzt getrennt. Ja, aber guck mal, weil ich halt irgendwie schon als der uncoole Etablierte irgendwie war in der Band. So, weil ich bin in der Band hier und hab Punkrock und leg Groupies flach und so. Naja. Ja, Sex. Falls ihr Groupie seid, meldet euch. Oh, das ist der obligatorische, wir binden unsere Community mit Einspruch, ne? Ja, zeig's mit einem Daumen nach oben. Ja. Nee, Twitter-Hate ist für mich eine unfassbare, also ich verstehe. Dieses Haten, die mir auch offen sagt, dieses Tatort-Gucken, um es zu hassen. Ich verstehe es nicht, auch Lanz, wenn Lanz immer so Hashtag Lanz klimpert und jetzt klimpert der auch noch. Ja, das aber es ist halt auch ein Zugehörigkeitsgefühl. Ne? Es ist, man trifft sich auf Twitter. Um gemeinschaftlich zu hassen. Man hält sich in der Hand und man hasst einen gemeinsamen aber Feind. Ist das nicht, aber ich möchte jetzt nicht mit Küchenpsychologie daherkommen, aber ist das nicht absolut offensichtlich, dass die eigene Unzufriedenheit da viel lauter spricht als eigentlich die coole Metaebene, ich mache irgendwas fertig. Also ich finde, wie unzufrieden, also wenn mir was nicht gefällt, dann befasse ich mich nicht damit. Wenn ich einen Film scheiße finde, dann sage ich, oh, den Film fand ich irgendwie nicht so gut, ich habe den jetzt ausgemacht, ich gehe noch. Oder wenn ich einen Comedian sehe online oder bei TV Total, dann sage ich, oh, wer ist das denn? Oh, den finde ich aber scheiße. Okay, Laptop auf, wie heißt der? Luke Mockridge, oh, falsch geschrieben. Nee, also, ah, da ist er, cool. So, da poste ich jetzt mal was. Oh, du blöder Hurensohn, ich hasse dich, du bist... So, was ist das für ein Gedanke, was für eine Synapsenkette an kranken Bullshit ist das? Kritik ist ja gut, aber das ist ja Hass. Also sich, was so äußert, was man nicht mag, finde ich schon auch sinnvoll. Ja. Aber nicht um Hass und nur um den zu verletzen. Also wenn jemand schreibt, ich fand das jetzt nicht so lustig, dann sage ich, okay, dann das ist okay. Aber schmeiß ich den Gag raus. Das ist ja auch das Tolle irgendwie, dass wir was machen, was so nicht messbar ist. Also ist ja nicht messbar. Aber es nervt auch manchmal. So, wenn man versucht, es überfordert einen. Ja, es überfordert einen. Weil deswegen denkt man dann viel nach. Deswegen gibt es einen wunderschönen Satz, du bist nur so gut wie dein letzter Auftritt. So, jetzt sind wir einen Punkt erreicht. Jetzt so. Könnte man gut aufhören. Wir weinen. Jetzt könnte man wirklich aufhören. Ja. Warum? Wir können auch weiter labern. Wir hoffen, dass das nicht der letzte Auftritt war. Und dass du nicht auf Twitter gehatet wirst. Und vielen Dank, dass du da warst. Ne? Wir waren uns natürlich auch nicht sicher, ob du kommen würdest, ob du überhaupt Bock drauf hast, ob du Zeit hast. Es war einfach ein Lukes Woche-Prank. Ja, genau. Und da ist die Kamera. Und da. Und genau, über die Gage haben wir noch nicht geredet. Deswegen, big surprise. Müssen wir jetzt auch Palina, wo bist du? Aber schon eine Angst von dir, ne? Ständig verarscht zu werden, oder? Also ich habe eine tierische Angst. Ich hab, aber es ist keine rationale Angst, einfach das ist, glaube ich, einfach nur so eine Narzissmus-Angst. Wahrscheinlich. Ja. Ich habe, wahrscheinlich wäre es schlimmer, wenn du nie verarscht wirst. Ich habe auf Facebook gepostet, dass ich mich sehr freue, für den Deutschen Comedy-Preis nominiert zu sein mit Lukes Woche als beste Personality-Show gegen Zirkus Halligalli, Neo Magazin Royal, Pussy Terror TV und Kaya Jana. Und in dem Absatz danach habe ich geschrieben, es ist mir eine Ehre, mit diesen Menschen nominiert zu sein, zu denen ich hochschaue. Und ich hoffe, dass ich mit ihnen anstoßen darf und dass sie mich in ihren falls sie mich in ihren elitären Kreis der TV-Unterhaltung einnehmen. Und da ist auch so ein bisschen, naja, da in dem Satz schwimmt ja auch viel mit eigentlich, ne? Dass ich eigentlich mitspielen möchte. Wir haben den Anfang gemacht, wir haben dich in unsere Hallen gelassen. Ja, vielen Dank. Die es nicht unsere sind, die wir uns einfach gekrallt haben, weil wir irgendwie keinen anderen Raum haben. Und vielleicht, wenn nächste Woche Monsanto anruft und fragt, ob du Werbung machen willst, dann überleg vielleicht nochmal und sag, absolut, will ich zu Monsanto gehören oder zu Jan Böhmermann? Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich finde das sehr. Und in dem Video sage ich das, glaube ich, oder? In dem Video habe ich es auch, glaube ich, gesagt, in dem besoffenen Video, dass ich glaube, hast du Nightwatch eingeladen, du hast sämtliche Sachen und so gebrochen. Oh Gott, das war sehr peinlich, oder? Du kamst super gut weg. Okay, das ist gut. Nur der Depp, der sich anschleicht wie ein Groupie und dann am Ende doch nicht lacht. Creep. Das sind die Schlimmsten eigentlich. Ja, das war natürlich mein Abwehrsystem-Moment zu sagen. Ich weiß nicht, was, weil ich kannte dich natürlich als Beefträger, als deine unglaublichen Auftritte, auch dein IMDb-Eintrag kenne ich und dein Wikipedia-Artikel in der Ich-Form geschrieben, habe ich alles gelesen. Das ist kein schlechter Gag. Das ist nicht schlecht. Nee, muss man loben machen. Für spontan gar nicht schlecht. Ne? Deswegen war meine Abwehrreaktion zu sagen, if you can't beat him, join him. Ich wusste nicht, was, vielleicht, hat er echt Schiss? Ist das jetzt Neo, ist das Böhmermann? Deswegen Welt umarmen, ich glaub, positiv der Welt. Ich glaube, es ist bei solchen Situationen auch nicht schwer, gut davon zu kommen, so Verarscht-Situationen, oder? Also ich meine, also, oder? Also ich glaube, wenn man nicht komplett irgendwie ein Arschloch ist, dann ist es auch nicht schwer, da gut wegzukommen, wenn man dann einfach, vor allem alle, die verarscht werden, haben davor immer gesagt, so, ich würde mich nicht verarschen lassen, ich würde es sofort merken. Ja. Und so. Und deswegen denkt man immer in der Situation, oh, ich würde mich auch nicht verarschen lassen, aber ich weiß gar nicht. Also hältst du dich für so ein unberechenbares Arschloch, dass du Angst hast, dass wenn du mal irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt wirst und gefilmt bist in einer Situation, in der du nicht gefilmt werden willst, dass du dann schlecht wegkommst? Nee, das nicht. Aber ich glaube, diese Angst permanent irgendwie, das ist ja auch, ich glaube, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich jetzt beobachtet werde, dass ich nicht dass ich durch Köln laufe und Selfie hier, Selfie da und Leute irgendwie gucken und versteckt Fotos machen. Also man ist irgendwie so immer... Was auch ist. Ja, das ist das Schlimme. Wenn die, das ist wirklich auch mal einer von uns, einer mal ihn erkannt als Beefträger und ich bin daneben gegangen und habe ich ein Foto von uns auf Twitter entdeckt, was ein mega komisches Gefühl war. Ja, das war schrecklich, Luke Mockridge gesehen, Hashtag auf Instagram. Das ist auch... Boah, aber das ist so krass. Aber vor allem, das Problem ist, das sind ja keine Hater, das sind ja Fans. Naja. Aber die raffen trotzdem nicht, dass es halt einfach mega uncool ist, wenn du von dir ein Bild siehst und denkst, ah, okay, davon wusste ich jetzt nichts. So, das ist halt, dass sie das auch nicht verstehen, dass man das eigentlich nicht mag. Ich glaube, jeder Künstler hat so ein bisschen Angst, um das jetzt um auf die Frage zurückzukommen, dass das sein Kartenhaus zusammenbricht, weil das ein so unmessbarer Grad ist, den wir da jede Woche oder jeden Tag auf der Bühne. Das ist nicht mehr, das ist nicht wie ein Tischler, der einen Tisch macht und dann steht der Tisch, sondern irgendwie diese Angst, okay, irgendwann kommt mir einer drauf, dass ich eigentlich gar nichts kann. Mhm. Und dann macht einer so... Ich schüchterne Typ auf der Party bin, der steht. Genau. Und irgendwann fällt diese Karte und dann stehe ich da. Sie merken, dass alle meine Gags von Nein-Gag geklaut sind. So, ja, absolut, ja. Nein-Gag ist fantastisch. Ja. Nein-Gag ist super. 10 Minuten vorm Auftritt. Memes. Ja, zack. Memes oder Memes? Oder Meme? Ich glaube, oder Mimi heißt es. Mimi? Meme. Das habe ich Französisch. Ja, nochmal danke. Danke für die Einladung und für den Booster und für die KitKats. Habt ihr die wirklich gekauft? Wir haben die gekauft. Nein, die haben wir nicht gekauft. Woher sollen wir die sonst haben? Die haben wir den Flüchtlingen geklaut. Ja, cool. Fantastisch, ne? Wir hätten ja gar nicht gedacht, dass du so ein cooler Typ bist eigentlich, irgendwie. Das hätte nicht, steht das da drin? ich lese die Abmoderation vor. Warte. Vielen Dank für das Gespräch. Mann, da war ja viel dabei. Der hat mich echt gefreut, ja. Ja, sehr viel Gutes dabei, sehr viel angeboten. Nee, sehr cool, dass wir das mal. Ich glaube, viele, die den Sendungstitel Luke Mockridge gesehen haben, denken erstmal nicht, dass du bei uns zu Gast bist, weil das, glaube ich, eine Paarung ist, die man nicht so erwarten würde. Aber ich hoffe, dass sie positiv überrascht wurden. Das ist echt interessant, wie die Leute das jetzt hier wahrnehmen. Ich bin das auch sehr gespannt. Wir wurden sehr angegangen für das Interview mit Maxi Stettenbauer. Ja, ihr wurdet angegangen. Es war sehr awkward. Wir aber eher auch. Es war mega awkward. Beide wurden angegangen. Da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, so richtig. Aber es ist schon so ein bisschen der. Über was? Er hat eben gesagt, es war sehr awkward. Ja. Was war denn genau? Also, wir fragen uns ja auch. Wir hatten auch Angst, dass es. Okay, dass Moderation hier, Nummer 3 kommt gleich. Ja. Es ist egal. Dass wir bei dir ähnlich versagen wie bei ihm. Die Angst hattet ihr? Ja, klar, natürlich. Wart ihr nervös jetzt vor dem Ding hier heute? Ja, klar. Echt? Ja, natürlich. Klar. Ja, vor allem, der Aufbau ist ja schon so lange, weißt du, wir schon seit Wochen schreiben wir irgendwie dann nochmal verschoben. Wir sind ein kleiner Mini-Podcast und du bist fucking Luke Mockridge, der die Lexis Arena füllt. Ach, hör auf. Nee, und wir hatten tatsächlich auch schon ein bisschen so die Angst, dass wir uns auch falsch verkaufen, so dass wir uns dir komplett anbiedern und so. Und wir haben in vorigen Podcast-Folgen, das können wir auch sagen, kritisch über dich geredet, haben wir gesagt, so von wegen, das ist in die Art von Comedy so leicht, irgendwie bla bla, mal irgendwie ein paar Studentinnen irgendwie ins Boot holen, so, dass es nicht unbedingt unseres ist, so. Ja. Und es war mir persönlich auch wichtig, dass ich dir das auch sage, so, dass ich das nicht alles so ganz cool finde, weil ich mich sonst unehrlich gefühlt hätte, dir gegenüber, dir zu vergöttern und dir zu sagen, dass ich manche Sachen nicht cool finde, deswegen war da auch so ein bisschen sein eigenes Standing so ein bisschen zu verteidigen wichtig. Aber nee, klar, auf jeden Fall, wir haben nicht immer Gäste und wir treffen generell sehr wenige Menschen. Und deswegen ist auch, das ist auch so für uns. Auch absolut. Ist ja sehr interessant. Es gibt ja, also Joko und Klaas, für wen Joko und Klaas zu Mainstream ist, der hört Schulz und Böhmermann. Und für wen Schulz und Böhmermann zu Mainstream ist, der hört euch. Also möglicherweise tatsächlich. Das können wir das als so unser neues Filtersystem vielleicht so verwenden. Unten. Ja. Luke Mockridge sagt über sie. Ja. Wer ist das? Sowas. Wäre besser, wenn du Podcast-UFO gesagt hättest und nicht euch. Aber also falls du es nochmal sagen willst. Wie habe ich nochmal angefangen? Weiter oben anfangen. Joko, ne? Und Klaas. Wer Adam und Eva zu Mainstream findet, der guckt sich Gottschalk und Jauch an. Wer Gottschalk und Jauch nicht mag, der guckt sich Joko und Klaas an. Wem Joko und Klaas zu mainstreamig sind, der guckt Olli Schulz und Jan Böhmermann. Ich muss meine Hose aufmachen. Und wem das auch noch viel zu mainstreamig ist, der hört das Podcast. Vielen Dank, Lim Boggles. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss.